Sonntagabend. Sonntagabend. 18 Achso, Uhr. 10 Nacht. Verdammt nochmal, redet mir doch nicht ständig rein, die Weltraumaffen sind da. Ich dachte, das ist ein Kanon oder so. Sonntagabend, Sonntagabend, Sonntagabend. 18 Uhr, 18 Uhr. Ja, seid ihr Ja. lustig? Ah, wir hören Ach, Musik. guck mal. Ja, was denn? Guck mal, ich war schon immer da, ja. Es waren jüdische Trickserei am Anfang, ja, hier. Ich habe nur so getan, als hätte ich keinen Sound. Dabei habe ich mein Kabel aus dem Mixer gesteckt, ja. Könnt mir nichts Oh. sagen. Im Computer war alles richtig eingestellt, aber der gute OPEX hat einfach sich selbst ausgetrickst mit seinen jüdischen Magien, weißt du? Ja, Der ja. ist auch der Wackelkontakt, Ja, im Kopf, ne? Ab ne? geht's. So, was haben wir denn hier? Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters Deutschland. Bundesverfassungsgericht weist Spaghetti-Monster-Klage ab. Oh je. Oh je. Ja, wie sie so sind, ne? Ohne was dazu zu sagen oder so. Nö, machen wir nicht, ne? Ja, Oder? genau. Also konkret ging es ja darum, dass dieser Herr hier in der auf dem Foto links halt in der Stadt, wo er wohnt, ich glaube, das war Templin, immer eine sogenannte Nudelmesse macht. Das ist, wo auch dieses Foto hier davon ist. Und quasi so eine Art satirische Kirche ist das ja, die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Und er hatte ja quasi schon seit ein paar Jahren dafür gestritten, dass er für diese Nudelmesse auch am Ortseingang werben darf, so wie da ja auch quasi steht, heilige Messe, irgendwie katholische Kirche dann und dann und irgendwie So evangelische ist das Kirche dann und dann. gemeint. Und er wollte halt eben, dass seine Nudelmesse da an dem Schild dann auch quasi beworben wird. Und das ist jetzt auch vor das Verfassungsgericht gegangen, aber die haben halt gesagt, nee, da befassen wir uns gar nicht mit und haben das quasi so dann jetzt, die letzte Entscheidung dazu ist dann jetzt halt die gültige Entscheidung. Und die war halt eben, dass das, was er da macht, halt keine Religion ist und deswegen er da auch nicht irgendwie an dem Ortsschild da sein kann, so wie die anderen. Okay, also die beschäftigen sich nicht damit, haben also aber trotzdem die Autorität, um zu sagen, nein, du nicht, Freundchen. Finde ich Naja, voll gut. dadurch, dass sie es halt nicht, also es geht ja beim Verfassungsgericht Genau, ja. darum, also da muss ja dann schon eine Entscheidung irgendwie gefallen sein von dem Gericht runter. Und das hat Ja. halt eben gesagt, geht nicht und das Verfassungsgericht sagt, wir machen da nichts und damit gilt dann natürlich das, was das letzte Gericht dann halt gesagt hat. Ja, ich. Kann er damit dann nicht mehr vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen, zum Das ist Beispiel? eine gute Frage, das weiß ich jetzt nicht. Wieder die Voraussetzungen sind, Ich aber glaube schon, aber es entscheidet, glaube ich, auch nicht viel anders in diesen Fragen. In Fragen von Religion ist das auch ziemlich auf Linie, soweit ich ja, weiß. naja, also das hat ja auch schon die ersten Zweifel quasi an unserem kirchlichen Arbeitsrecht angemeldet, wonach dann jetzt Richtig, die richtig. entsprechenden Urteile sich in Deutschland auch so ein bisschen geändert haben. Da hatten wir ja gerade erst vor 2 Wochen oder so. War ja der Fall mal wieder, dass sie dann gesagt haben, dass die Kirche das nicht erwarten kann, dass die Leute Mitglied sind in der Mal, Kirche, haben die wenn sie auf Kirchen Arbeit einfach alle wollen. vergessen, wie sie angefangen haben? So, ich meine, die waren alle irgendwann mal klein. Die waren alle irgendwann mal Wenn die unbedeutend. angefangen haben, OPEX, du meinst wohl, als Gott gesagt hat, es werde Licht. Ja, genau da, ja, Ja, es ich weiß wäre. nicht, wie die Kriterien sind, dass man da als Religion anerkannt wird. Ich meine, Scientology hat das doch, glaube ich, auch versucht, ne? Und die Ja, haben es nicht geschafft. Scientology hat das ja auch geschafft sogar und da Ach war ja auch auch. ganz viel Lobbyarbeit von Amerika, vom State Department von Amerika mit drin, sogar bei Scientology, dass sie hier so einen Anerkennungsstatus kriegen und soweit ich weiß, hatte das auch funktioniert in Berlin, glaube ich. Da waren die dann auch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Okay. Aber Ja. ja, es ist halt. Also Deutschland bildet sich ja immer ganz viel ein auf dieses Ja. deutsche Verhältnis zwischen Staat und Kirche, dass das ja angeblich so prima sein soll und dafür sorgt, dass die beiden so aufeinander aufpassen, irgendwie der Staat auf die Kirchen und die Kirchen auf den Staat. Das ist Das zwar relativer ist wie Humbug, zwei also Mafiosi-Familien, die aufeinander ja. aufpassen, so. im Endeffekt bedeutet das halt, dass die Kirchen alle möglichen Rechte dann halt bekommen. Und ja, zum Beispiel die Kirchensteuer dann halt über den Staat eintreiben können und so. Und Ja. der Staat kriegt dann noch irgendwie 2% oder was das ist von den Kirchensteuereinnahmen, wenn die das dann machen dürfen, die dann einstecken. Was ja auch so der Grund ist, warum viele Leute dann sagen so, ja, aber da verdienen wir ja dran und deswegen ist das ja so wunderbar und so. Ja, ich meine, die Klage war aber trotzdem irgendwie nur ein Gag, ne? Weil dass du das Ablehnen war natürlich klar, weil das müssen ja alles Mögliche zulassen. Erotikmesse oder so. Aber ich meine, man sieht ja auch, dass die nichts Gutes im Schilde führen. Der hat hier eindeutig ein Holzschwert in der Hand, der Mann. Und brauchen wir noch mehr militante Religionen in Ach, unserem stimmt. täglichen Ja, im Leben? Ich Endeffekt ist glaube das ja nicht. so, dass die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters ja sagt, dass zum Beispiel früher keine globale Erwärmung war, weil es früher noch Piraten gab. Und heutzutage gibt es halt keine Piraten mehr und globale Erwärmung. Und deswegen hängen halt Piraten und globale Erwärmung zusammen. Und das ist auch einer der Wunderbar. Gründe, warum die Herrschaften da alle so einen komischen Hut aufhaben, weil dieses Herrlich. Piratentum irgendwie bei der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters so ein bisschen reinspielt. Ja, ich bin ja auch dafür, dass wir genauso wie ja im Bundestag regelmäßig irgendwie die Leute sich gegenseitig dafür anhetzen, wer irgendwie Christ ist und wer es irgendwie aufgeschrieben hat, dass er Christ ist und so ein Kram. Dass Oh die Leute je. auch mal anerkennen, dass das fliegende Spaghetti-Monster für ihre Sünden gekocht ist. Also das muss schon sein, weil davon hängt, glaube ich, die Demokratie in diesem Land ganz stark ab. Ja, wisst ihr, also Demokratie leben ist schön und gut, ja, aber wenn da jetzt jemand noch le mehr leben will, ja, nee, dann nicht. Nee, das ist schon genug Leben für Leute, die jetzt schon sind. Da ist kein Platz. Es gibt nur so viele hier erwirtschaftete Gelder, die man verteilen kann, ja. Keine Ahnung. Vielleicht hat die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters ja einfach keinen guten irgendwie Zahlplan vorlegen können. Wisst ihr, so, die haben keine Lootboxes, die haben irgendwie keine Seelenscheine, so gar nichts. So irgendwie, weiß nicht. Hätten die vielleicht mal machen sollen, ne? Ja, die großen Heilsversprechen, die fehlen in der Spaghetti-Kirche, ne? Ja. Also ich finde, so ein großer Teller Spaghetti mit einer ordentlichen Bolognese ist für mich schon ein Ja, Heilsversprechen. ich kann damit schon mehr anfangen als mit Hoffnung auf einen Teller von Spaghetti mit Bolognese, ja. So. Ich weiß nicht, ewiges Leben ist auch nicht schlecht. Ja. Ja, klar, Sagt ja die katholische Kirche gerne mal sowas, ne? ich meine, wir wurden ja auch alle in dem Bildnis von fliegenden Spaghetti-Monster gebaut, wisst ihr? So, unsere Beine und Arme sind auch so Nudeln. Und unsere DNA ist eine fette Nudel. So. Ja. Naja, Angela Merkel, Verzicht auf den Parteivorsitz. Könnt ihr mir mal erklären, was das heißt? Okay, was ist ein Parteivorsitz? So, dass sie dann regiert? Oder ist das so ein Zwischending? Der Parteivorsitz ist ein Amt. Okay, ja, okay. Das Ja, große Amt oder so, ne? jede politische Okay. Partei hat einen Vorsitzenden, ja. Vereine, glaube Ja, ich, auch, manche ne? haben auch zwei. Okay. Aber die meisten haben einen, ja, Vereine auch, ja. Also das. Und Verbände auch. Na gut, okay. Nach großen Verlusten der CDU bei der Landtagswahl in Hessen hat Angela Merkel angekündigt, auf dem CDU-Parteitag Anfang Dezember nicht erneut als Parteivorsitzende anzutreten. Sie sagte zugleich, sie wolle bis zum Ende der Legislaturperiode Kanzlerin bleiben, stehe anschließend aber nicht mehr für das Amt zur Verfügung. Also ist Merkel jetzt weg. So, wird weg sein in Sie ist Zukunft. Parteivorsitzende noch bis 2019, meine ich, Ja, und okay. Kanzlerin bis 2021 kann sie bleiben. Okay. Ja, Die deswegen Partei. verstehe ich auch gar nicht Genau. dieses ständige, jetzt ändert sich was und bla Ja. und überhaupt, weil eigentlich ändert sich genau gar nichts. Also. Ja. Wenn es könnte sogar, ich will jetzt mal nichts böse reden, ja, aber so in Russland hatte man ja auch gesehen, irgendwie Putin hatte mehrere Male hintereinander regiert, dann hat er einmal als Vize da gearbeitet und war dann das nächste Mal wieder voll dabei als Präsident, so. Und natürlich hat er dann auch weiter regieren können. Ich sage jetzt nicht, dass Merkel das vielleicht auch so möchte, aber ich Mit weiß nicht, Sicherheit nicht. Das geht auch, glaube Das ich, nicht, wird weil auch sie zu alt ist nicht. und auch, weil es irgendwie nicht erlaubt ist oder so, aber Auch nicht ja. funktionieren, auf Ja. jeden Fall. Ja, ich glaube, eine Obergrenze gibt es bei uns in Deutschland nicht. Aber ja, also bei der CDU, bei der SPD ist es ja meistens so, dass halt eben die Leute, die da den größten Hut irgendwie aufhaben, dann auch halt die Parteivorsitzende sind. Bei anderen Parteien ist das auch teilweise so ein bisschen argwöhnisch überhaupt, wenn man jetzt sagt, die Leute haben ein Mandat und einen Parteivorsitz, dann sagen, heißt es da schon, nee, das wollen wir eher nicht so haben. Wir wollen lieber, dass die Leute sich darauf konzentrieren können, entweder den Parteivorsitz zu haben oder halt eben im Bundestag zu sitzen oder in irgendeinem Landtag oder so. Und das sind so unterschiedliche Denken dazu. Ne? Das können die Leute natürlich so Ändern teilen das ein handhaben. bisschen besser auf und die CDU hat das Führerprinzip, ne? Nicht eine alle Posten. So handhaben, wie sie Ex möchten. Aber bei den großen Volksparteien ist es eigentlich, hat es sich so eingependelt, dass das meistens dann irgendwie die gleiche Person ist, wenn man dann irgendwie so davon ausgeht, dass sie dann halt ja quasi die Partei dann auch noch gleich mitführt. Und Das war ja mit dem Grund, ob sie blöden Schulz überhaupt zum Parteivorsitzenden gemacht haben, ne, von der SPD. ja, der war ja Weil damals er sogar mit Kanzlerkandidat war. 100% der Stimmen. Das war ja diese Ach, nee. der Schulzzug in voller Fahrt. Der hatte ja einstimmiges Da müssen wir Ergebnis jetzt durch. für den Ja. Parteivorsitz sogar damals, als er sich da zum Kanzlerkandidaten hat küren lassen. Die Leute hatten einfach alle Angst vor der Nahles. Da haben sie gesagt, was, den Bekloppten, klar. Den nehmen Bei der Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober hatte die Schwesterpartei CSU das schlechteste Ergebnis seit 1950 erreicht. Bei der Landtagswahl in Hessen 2 Wochen später fiel die CDU auf 27%. Zum Vergleich, bei der Wahl 2013 hatte sie 38,3% der Stimmen bekommen. Wow. Da müssen halt echt ziemlich viele russische Hacker, Trolle, Botte gearbeitet haben, um das hinzubekommen. Erstmal Hut ab, Leute, Chapeau. Nee, aber Gott, Alter, da ändern sich wirklich große Sachen im Land und die Politiker sind die Letzten, die es mitbekommen. Das ist so seltsam. Ja, ich glaube nicht, dass sie die Letzten sind, die das mitbekommen. Sie haben nur eigentlich gehofft, dass ihr übliches Beschwichtigen und Blödsinnreden halt wie immer funktioniert. Nur das tut's im Moment halt nicht mehr. Ich meine, unsere Kandidaten wären dann Friedrich Merz, Ex-Fraktionschef, Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens, ich nehme dir deine Memes weg, Spahn. Ja, das Ja. ist erschreckend. Weil ich meine, mit Annegret Kramp-Karrenbauer haben wir eine Merkel 2.0, nur jünger. Mit Merz haben wir einen absolut neoliberalen Wirtschaftsgünstling. Und zu Spahn muss man ja eigentlich nicht viel sagen. Du hast ja eben schon gesagt, ich nehme dir deine Memes weg. Und wenn man eine vernünftige Ausbildung hat, dann muss man auch nicht die 3 Jobs haben und so. Ja, Also, das ist wirklich erschreckend, was man alles bei da. dieser Einteilung 1 zu 2 Frauen, Männer fällt ja heute schon natürlich wieder nichts ein, als über Pimmel zu lästern. Ne? Das war echt ätzend. Ja. Oh ja, also pick your poison, wie man sagt, ne? Ja, aber das ist nun mal halt auch wieder Merkels Schuld, weil die ja alles, was nicht auf Linie war, weggebissen hat. Ich denke, Das vielleicht sollte natürlich. man endlich in diesem Land auch lernen, dass so lange Regierungsperioden Quatsch sind und bei uns auch eine Begrenzung, ich würde sagen, auf 2 Legislaturperioden als Bundeskanzler einführen, weil weder die 16 Jahre Kohl noch die, wie viele sind es inzwischen? Auch 16, keine Ahnung, Merkel, waren am Ende noch von irgendwelchem politischen Willen geprägt, sondern nur noch von einem Machtwillen. Und das ja, ist schlecht für die Demokratie. Und von Sachzwängen. Aber wann wird denn jetzt genau gewählt? Weiß das einer, wann die Wahl dazu im Parteivorsitz ist von der CDU? Nächstes Anfang Jahr dann. Dezember steht ja hier. Anfang Achso, ist Dezember sie. ist CDU-Parteitag Ah, okay. und Da ist dann ja wird schon bald, gewählt. okay. Ja. Macht es sich mit dem Kauder vom Acker? Ach, ich glaube, der Kauder wird auch lange im Bundestag sitzen bleiben. Und wenn es nur später als Lobbyist dann irgendwie ist oder so. Ja, und Frau Merkel hat ja gesagt, sie will auch nicht mehr für den Bundestag kandidieren, wenn sie als Kanzlerin Das fertig ist auch war. besser so, die will auch keiner mehr sehen. Den Adenauer haben sie, glaube ich, mit 90 oder so fast noch gewählt. Aber bei der Merkel klappt das, glaube ich, nicht. Dafür ist schon zu lange da. Naja, auf jeden Fall wird Zeit, dass sich was ändert, finde ich. Und so gesehen war das schon eine gute Entscheidung da von ihr. Ja, aber wir dürfen, also es darf nicht so sein, dass wir dann irgendwie in diesen Irrglauben verfallen, nur weil die Merkel weg ist, würde sich was ändern. Wie gesagt, wenn sie danach die Annegret Kramp-Karrenbauer installieren, wird sich genau gar nichts ändern. Ich weiß nicht, ob wir da noch zu kommen, aber es gab ja auch ein paar Sachen von der SPD, was die so wollen oder so. Da ist ja auch nicht wirklich Druck hinter. Es gibt ja auch keine Konkurrenz in Wirklichkeit in der ordentlichen Größenordnung. Das ist auch ein Problem, finde ich. Ja, die AfD hat ein Gutachten beantragt, dass ich feststellen sollte, dass sie nicht rechts sind oder so. Das ist aber dann irgendwie doch zu einem Schluss gekommen, dass sie rechts sind, weil die Vergleiche mit dem Nationalsozialismus einfach zu leicht sind oder so. Zum Beispiel das mit dem Vogelschiss, dass der Nationalsozialismus ein Vogelschiss gewesen wäre in der Geschichte, hat ja der Gauland gesagt. Das wurde da so bewertet. Ja, und damit haben sie sich ein bisschen ins Knie geschossen. Behauptet hier, ist das Telepolis oder was? Nee, das ist von der Tagesschau. Aber ja, also ich verstehe das so, dass sie wissen wollten, wie sie das verhindern können, dass sie beobachtet werden vom Verfassungsschutz. Und die Leute haben dann hier gesagt, ja, redet mal anders, sagt nicht mehr Systemparteien und Umvolkung, großer Austausch. Volkstod. Ja, cool. Ja, wobei Volkstod ja eindeutig nicht nur Vokabular der AfD ist. Gerade das Ding benutzt ja auch gerne die Gegenseite mit Herzchen davor und so. Ja, aber wisst ihr so, Verwendung von Begriffen. Verwendung von Begriffen. Wir sind wirklich einfach auf Tone Policing und auf Word Policing angekommen. Weißt du so, anstatt zu sagen, ja, okay, nein, diese Sachen sind halt einfach prinzipiell falsch, so nicht das, was der Realität entspricht, sagt man so, weißt du was, nee, das Wort bitte nicht verwenden. Dann sollten sie doch selbst eigentlich eine Alternative für dieses Wort anbieten, oder? So, dann macht die Kritik ja Sinn, weißt du, wenn ich dir sage, hör auf, das zu machen, kann das auch schon ganz gute Kritik sein, ja, aber es wäre besser, wenn ich einen Verbesserungsvorschlag mache, weißt du, so ein alternatives Wort für Umvolkung. Das, ja, was sie doch damit meinen, ist, dass diese Ansicht überhaupt zu haben halt schon bedeutet, dass du ein Nazi bist. Ah, okay, okay. Ich meine, ja, okay. Dazu zählt der Fremdenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit bis zur rassistischen Diskriminierung. Ja, wirf doch einfach alles in einen Topf und dann sag, dass du irgendwie der gute Koch bist. Denn ja, du bist aber ich meine, der Gute. Im Prinzip, also, dass das irgendwie auch eine Macke ist von irgendwelchen Rassisten, dass sie irgendwie meinen, Leute aus anderen Rassen machen uns irgendwie fertig oder so. Ist ja auch richtig. Also ist ja jetzt nicht aus der Luft gezogen. Ne? Chris stimmt und jetzt irgendwie rechtsradikalen Parteien zu. Okay, Chris hat sich jetzt radikalisiert. Dass die diese Ansicht haben. Ne? Und ja, insofern weiß, müssen sie sich auch nicht wundern, wenn jetzt die AfD irgendwie auch in so eine Richtung redet, dass die Leute dann meinen so, naja, das ist ja so ähnlich. Ja, cool, okay, aber so Parteien wie, keine Ahnung, Linke haben auch ihre Parolen, die halt auch nicht. Ja, ist richtig. Aber das sind gute Parolen, OPEX. Die sollen das gute Parolen sein. Über die reden wir nicht. Naja, so liest du doch hier. Schüren von Ängsten vor Folgen der Masseneinwanderung. Letzteres wird als Ausdruck von Fremdenfeindlichkeit und damit Verfassungsfeindlichkeit gewertet. Wenn du also sagst, Open Borders, kein Mensch ist illegal, dann ist das gut. Dann tust du was für die Verfassung und gegen Fremdenfeindlichkeiten. Deswegen darfst du das, weil das unserem Wertesystem so entspricht. Wenn du den Leuten Angst vor den Folgen der Masseneinwanderung einjagst, auch wenn die vielleicht begründet ist, ist das verfassungsfeindlich. Ja, aber es heißt doch nicht, die Opposition auszuschalten. Ich meine, wie dumm muss man sein? Verstehen die Leute nicht, dass zu jedem Zeitpunkt, wenn man die Opposition ausschalten wollte, man irgendwie das Gesetz interpretiert hat für sich und gesagt hat, wisst ihr was, ihr seid überhaupt keine Opposition, ihr seid ein Clownsverein, so, ihr seid eigentlich nicht legal hier, ja, und ihr werdet es auch nie sein und weg mit euch, keiner will euch hier haben. Das ist doch, sie reden von Demokratie aufrechterhalten, dabei verwenden sie nicht demokratische Mittel gegen demokratisch gewählte Parteien. So. Also nicht demokratische Mittel. Naja, also ich meine, so versuchen da durch Wortklauberei die Leute auszustoßen, so, das ist halt schon nicht wirklich demokratisch. Ja, es ist jetzt irgendwie Wortklauberei, also man kann das vielleicht auch irgendwie kritisieren, dass das so ein bisschen gefremd aussieht, wenn hier Systemparteien am Anfang steht. Ja. Den Parteien ist ja irgendwie auch so ein Nichtwort, weil alle Parteien irgendwie Systemparteien sind, ne? Sonst wären sie verboten oder so. Aber das Ganze dann irgendwie mit großer Austausch und so weiter in einen Topf zu werfen, weil es vielleicht eine Art von Framing kann man kritisieren, aber trotzdem kann man auch, finde ich, diese Aussagen von Fox Tod oder so ein bisschen übertrieben finden. Ja, Ich natürlich, finde klar, es übertrieben übertrieben. finden ist ja eine Sache, das ist ja okay, aber dann aus dieser eigenen irgendwie Irritation rausgehen und sagen, wisst ihr was, so wir sorgen dafür, dass ihr da am Rande hingequetscht werdet und ihr müsst euch da jetzt mal verändern. Es ist ein gutes Ding, wenn die Person, die das macht, auch wirklich zielweisend ist und nicht irgendwie einen eigenen Bias hat. Ist der? Ja, man soll keinem den Mund verbieten, nur deswegen ist er richtig, ne? Ja. Auch wenn ich dann aber hier auch lese, dann können wir uns auch gleich auflösen. Sollen einige prominente AfDler aus dem rechten Lager gesagt haben, ist es vielleicht Ja, was für den Faktenfinder, auf jeden der Fall so uns dann mal passiert, ja. aufklärt darüber, wer das war, was die genau gesagt haben, wann und wo. Aber ich meine, sollen einige prominente AfDler aus dem rechten Lager gesagt haben, ist journalistisch schon sehr wackelig, würde ich sagen. Und das in der Ja. Tagesschau. Ja, genau. Und ich meine, also im Endeffekt, Überwachung des Verfassungsschutzes, so, was sollen die dann? Also, ich meine, dass jetzt diese Vokabeln benutzt werden, das weiß doch jeder. Und da kann sich dann doch jeder da sein entsprechendes Urteil darauf bilden, was er davon hält. Und Na klar. fertig. Also. Ja, aber du kannst doch den Leuten nicht zumuten, dass die sich sowas anschauen wollen oder können und das richtig interpretieren. Die Aufgabe der Medien, ja, Ja, ist es hat jetzt mit nicht, den die Medien Leute nichts zu tun, wenn sie aufzuklären. darum reden, was mit dem Verfassungsschutz ist. Ja, der Ja, das Verfassungsschutz stimmt muss das schon. beobachten, wenn es dann irgendwie vermeintlich verfassungsfeindlich wird oder abwegig oder so. Ja. Und klar, je nachdem, also ich weiß nicht, steht das so, dass man nicht fremdenfeindlich sein darf laut Verfassung? Ich glaube nicht. Ja. Also. Ich habe mir jetzt irgendwie neu auch so. Von Ja. daher. Ich habe das mit den Medien rausgezogen, gerade hast recht, passt nicht ganz, aber weil das Ding ist ja hier mit, wir sollten, als Medien sollten wir die Leute erziehen und nicht bilden, so ihnen nicht die Informationen geben, sondern ihnen schon ein Framing geben. Und das ist ja dasselbe, was hier vom Verhalten her gespiegelt wird. Das hat nichts mit Medien so zu tun und das ist auch nicht so schlimm, wie ich es beschreibe, wiederum halt Vergleiche sind Kacke, so. Aber naja. Wenn ich schon lese, irgendwie dazu zählt eher Fremdenfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit bis zur rassistischen Diskriminierung. In vielen Medien herrschen ja dieselben Kriterien. So gesehen ist es ja verständlich, dass du das da jetzt Ja, vermischt hast. genau, richtig, richtig, ja. Vor allem im Nationalsozialismus, da zu der Zeit der NSDAP, haben Leute in der NSDAP Kommunisten als potenzielle Nazis gesehen, so ein Wähler halt für die NSDAP. Und die Kommunisten haben die NSDAPler als potenzielle Kommunistenwähler gesehen. So, also, ja, das ist halt eine seltsame Zeit gewesen. Ach, naja. Ja, das hier ist ein Nachtrag zu letzter Woche, wo wir darüber gesprochen haben, dass war es Arbeiterwohlfahrt Nee, oder aber das ist aber Rita, glaube ich, ne? Samariter waren es, Ja. genau, dass die der AfD eine Ausbildung, Erste-Hilfe-Ausbildung für ihre Mitarbeiter verweigert haben. Und wie das Schicksal so ist, kommt es dann gleich mit der nächsten Nachricht in der Richtung um die Ecke. Dass halt ein AfD-Mitarbeiter im Landtag in Düsseldorf zusammengebrochen ist und von einem SPD-Abgeordneten wiederbelebt wurde. A, frage ich mich ja, kann der SPD-Abgeordnete nicht im Parteisinn handeln und auch einfach boykottieren, so wie es der Arbeiter-Samariter-Bund gemacht hat? Und ja, wie ist es, wenn es umgekehrt gewesen wäre und dass dieser AfD-Mitarbeiter hätte jetzt keine Ausbildung gehabt und der SPD-Mitarbeiter wäre zusammengebrochen? Ja, da wäre schuld gewesen, natürlich der AfD-Mann ist doch klar. Ne? Ich Natürlich finde hat man es auch es doch interessant. verweigert. Ich finde es auch interessant, wie normalerweise es vollkommen egal ist, woher die Leute herkommen, aber hier gerade einfach erwähnt wird, ein türkischstämmiger SPD-Abgeordneter. So, bam, weißt du, hier. Man kann ja nicht einfach nur Ja. davon reden, dass jemand wiederbelebt wurde und das ist eine gute Sache. Nö, das Framing muss noch mit, weißt du. So, Scheiße, Mann. Der Mitarbeiter muss gehen, trotzdem. Ja. Also das mit dem türkischstämmig wollte ich auch noch thematisieren. Ja, also dass hier genau das gemacht wird, was ständig abgelehnt wird, wenn es um negative Schlagzeilen geht. Bei positiven Schlagzeilen wird das sofort Das benutzt, um noch stimmt, so ein ja. In your face AfD, in your Ja, face. weißt du. Und die würden dann argumentieren mit, ja, unsere Absicht dahinter war halt eine andere, als wenn es die AfD macht. Aber da denke ich mir, ja, aber die Handlung ist im Endeffekt dieselbe. ihr hattet eine Chance gehabt, eure Prinzipien und Werte zu leben, ja, sie auszuleben, und das habt ihr halt nicht gemacht. Ihr habt eure Prinzipien verraten für eine Schlagzeile, für so einen Kick, den die Leser dann bekommen könnten. Und dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, Journalismus ist schon länger gammelig, aber das ist halt echt nicht gut. Türkischstämmige SPD-Abgeordnete, ey. Okay, Migrationspakt, Video, schauen wir uns das jetzt an. Das finde ich ganz interessant, dass das jetzt so auf einmal in den Mainstream durchbricht, das Thema. So was, ne? Erstaunlich. Wo monatelang, also ich meine, wir stehen jetzt kurz vor der Unterzeichnung, einen Monat noch, bis er unterzeichnet werden soll. Und jetzt fängt den Leuten auf einmal, fällt denen auf, was da überhaupt passiert. Also, das hat der Genüchte gesagt, am Tag der Unterzeichnung hätten wir sicher auch berichtet. Ja, ZDF oder was. Ne? Ich werde dieser Regierung immer noch nicht verzeihen. Der UN-Migrationspakt. Viel Wunsch, wenig Wirklichkeit. Sehr verschachtelt geschrieben, schlecht zu lesen und noch schlechter zu verstehen. Bis auf eine Behauptung. Migration ist gut. Immer und ohne Einschränkung. Begründung? Fehlanzeige. Zweiflern wird gesagt, es sei ja nur eine Absichtserklärung, rechtlich nicht bindend. Stimmt zwar formal, faktisch aber sehr wohl verpflichtend, politisch und moralisch. Und das kann durchaus rechtliche Wirkung erzeugen. Jeder kann sich auf den Pakt berufen und vor Gericht ziehen. Welcher Richter wird dann gegen die Vereinbarung urteilen? Sie kommt ja von den Vereinten Nationen. Außerdem wird im Pakt zwar betont, dass nationales Recht berücksichtigt wird, jetzt wird aber auch gefordert, eben dieses Recht im Sinne der UN anzupassen. Und dann ist da noch die Sache mit der Information. Es soll ein offener, faktenbasierter Diskurs geführt werden. Ich frage mich, wie denn? Wenn das Ergebnis schon vorher feststeht, realistischer, humaner und konstruktiver soll sie sein, die Wahrnehmung. Medien sollen in die Steuerung von Migration eingebunden werden, steht da wortwörtlich. Und wer nicht mitspielt, dem soll die finanzielle Unterstützung entzogen werden. Auch das steht da. Eines steht da allerdings nicht. Wenn Migration so gut ist, warum braucht es dann eine gelenkte Information? Und warum überhaupt so einen Pakt? Ja, also der Herr nimmt mir auf jeden Fall die Worte aus dem Mund. Ich habe mir diesen Kram auch diese Woche nochmal komplett durchgelesen. Wir hatten da ja vor Monaten schon mal reingeschaut. Und da sind wir ja auch über diese Sachen gestoßen, die speziell mit Medien zu tun haben. Und ja, das meiste, was in diesem Kram drinsteht, ist halt, wie er ja halt auch schon sagt, so schwierig zu lesende, verklausulierte Zeug. Und ja, was jetzt auch nicht zwangsläufig irgendwie so schlimm ist, ne, also irgendwelche Allgemeinplätzchen und die Sache mit den Medien ist halt so das Hauptding da dran. Und ja, das stimmt schon, es wird ja so eine Art moralischer Druck aufgebaut, der dann vor Gericht irgendwann eine Rolle spielen wird. Genauso haben sie die Feministinnen 95 auch gemacht, ne. Ja, ist also das, ja, seinesfalls haben ähnliche Argumente. Ich habe mal so dazu so ein Meme gesehen gehabt, so ein NPC-Meme, wo es dann hieß, hier, ja, der Vertrag ist voll nicht bindend. Und dann so, warum muss ich den dann unterschreiben? So, warum ist das überhaupt wichtig? Und dann so, oh, ja, das ist auch so ein Punkt dabei natürlich. Grummel. Dann habe ich gehört, dass der angeblich gar nicht unterschrieben werden muss oder so. Ja, hä? Ja, das ist verwirrend. Und viele Länder sind auch eigentlich irgendwie haben den abgelehnt, aber Deutschland scheint immer noch dabei zu sein. Und ja, viele Länder sind es nicht, aber es sind auch nicht viele Länder betroffen, ehrlich gesagt, so negativ. Ja. Ne? Das ist auch so ein Punkt. Nur 10 Länder, 15 Länder betroffen von dem Zustrom und die anderen, ja, die profitieren alle eben. Ja, genau, was mir halt auch auffällt bei der Sache, Marmon hat das ja gerade schon mal kurz angesprochen, ich hatte das auch schon mal bei Twitter jetzt thematisiert gehabt, dass dieses Ding, wir haben uns ja hier intensiv beschäftigt mit dieser wunderbaren Istanbul-Konvention, wo ja auch davon die Rede war, dass man die Medien ändern muss, damit das irgendwie gut ist für Frauen, dann hier für Gewalt gegen Frauen. Und das hat man auch ganz nie geändert, ne? Und da standen, da war es viel weniger verklausuliert, da war es eigentlich ziemlich offensichtlich, was man alles machen will und NGOs fördern und so ein Zeug, wie das hier in diesem Ding auch drin steht. Und ja, wen hat das gestört? Wo war da irgendwas dazu zu hören? Da war nur zu hören, ja, wir haben das ja unterschrieben irgendwie 2011 oder so und jetzt müssen wir es ja noch umsetzen. Und bla bla bla bla bla, umsetzen, Istanbul-Konvention, Sexualstrafrechtsreform 2016, war auch der Haupt-Talking-Point, ja, wir müssen ja noch die Istanbul-Konvention umsetzen und deswegen brauchen wir das ja. Und ja, also will ich nur noch mal so darauf hinweisen, Das heißt, Haupt-Talking-Point, das war doch eher so eine Art Talking-Point, der im Hintergrund gehalten wurde. Haupt-Talking-Point war noch irgendwie eher wie Übergriffe, oder nicht? Und nee, das stand deutsche fast, Strafrecht. nee, da stand fast in jedem Beitrag stand das drin, Ach so, okay. Istanbul-Konvention als Stichwort einfach. Hat sich halt kein Mensch durchgelesen, was da Ja. überhaupt drin steht. Nee, das war einfach nur so als Zusatzargument, ja, wie gesagt, von hinten durch die Brust ins Auge dazugelegt oder so, ne? Was mich halt Naja, egal. erschreckt, ist, dass die Medien auch nicht aus eigenem Interesse sagen, so geht es nicht. Also ihr könnt uns doch nicht hier per Vertrag zu eurem Sprachrohr machen. Ihr könnt uns doch nicht einschränken in dem, was wir zu bestimmten Themen sagen können. Also eigentlich müssten die Medien auf den Barrikaden sein gegen solche Vereinbarungen. In Deutschland weiß ich Aber jetzt gar nicht, kriegen die denn überhaupt irgendwelche Unterstützung, jetzt außer den öffentlichen? wie meinst du das? Ja, die haben ja, das im Vertrag heißt es ja, dass Unterstützung nicht gewährt wird oder so. Für Medien, die eben nicht genehm berichten. Wenn eh keine Unterstützung fließt, dann habe ich auch nichts zu beschweren sozusagen. Wollen wir nicht beschweren, aber wenn Ja, die sagen, dass sie nicht aber wollen. allein aus grundlegenden demokratischen Gründen Ja, zu klar. sagen, es geht nicht, ihr könnt nicht unsere Freiheit in irgendeiner Form einschränken. Im Wir Idealfall kann man wollen sich nur das nicht wundern, wenn man und nicht das ist sollte. nicht euer Recht. So. Ja. Das würde ich erwarten von einer Ganz sicher aufrechten recht. Presse. Ja. Aber Ja, so wie der Herr eben halt gesagt hat, wenn das Ergebnis schon vorher feststeht, dann was soll das dann? Also. im Science-Files meinten nämlich noch, dass auch drin steht, dass die Souveränität nicht, wie sagt man, in Gefahr ist, sozusagen. Ja, genau, das steht da drin. Jedenfalls alles, was internationale Verträge nicht angeht oder so. Ja, und wenn es dann um internationale Sachen geht, dann ist es doch gefährdet oder wie? Also, das ist auch so eine ungeklärte Sache, die man zumindest mal auf die Goldwaage legen kann. Ne? Ich meine, Texte sind natürlich immer auslegungsfähig oder Ja, ganz besonders bedürftig. das, weil, wie Ja. gesagt, also das stimmt halt schon, dass es sehr schwer zu lesen ist, dass es ganz merkwürdige Formulierungen halt sind. Aber alles halt positiv natürlich gefasst und man sagt dann halt irgendwie, wie auch dieser Titel schon sagt, das soll halt alles irgendwie vernünftig abläufen sozusagen, ne? Das ist ja Ja, irgendwie in Bezug dieses. auf solche Formulierungen natürlich mittlerweile auch ziemlich misstrauisch, weil da ist ja häufig versteckt sich ja dann auch irgendwas anderes dahinter, was sie in Wirklichkeit machen wollen oder so, was sie dann durch so eine Lösung eben Ja, aber möglich du kannst machen. ja jetzt auch nichts irgendwie genau vorschreiben, indem du es nicht genau benennst, ne? Also, es kann höchstens, also was ja halt da auch drin steht, ist, dass man NGOs, Zivilgesellschaft und was war das andere hier, Gewerkschaften damit reinnehmen muss. Also Ja, halt das ist ein die. gutes Beispiel dafür, dass man da durch so einen Begriff irgendwas einschleust, wo die Leute gar nicht mit gerechnet haben, eben mit Und solchen das wäre ja Vereinen zum und so Beispiel auch weiter. überhaupt nichts Neues, ne? Weil ich meine, wir haben das ja jetzt schon mit Demokratie leben hier in Deutschland, dass man Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Akteuren irgendwie Geld gibt, damit sie dann da irgendwie in ihrem Interesse irgendwelche Sachen dann machen können. Und auch Und wieder frage ich mich, warum sagt die Gewerkschaft nicht, das ist nicht unser Job? Da haben wir nichts mit zu tun. Wir machen Politik für Arbeitnehmer. Wir machen nicht Gesellschaftspolitik im umfassenden Sinn. Ja. Also ja. warum werden da diese ganzen Institutionen alle hinter vor so einen Karren gespannt, den sie eigentlich gar nicht zu ziehen haben? Es erscheint mir zutiefst undemokratisch, was da gerade geplant wird. Ja, also wie man es halt eben sieht. Also wie gesagt, viele von diesen Sachen, die da drin stehen, sind A, ziemlich undeutlich, aber auch ziemlich egal. Und dann halt dieses Ding mit irgendwelchen NGOs und Gewerkschaften und vor allen Dingen das mit den Medien ist halt das, was einen hellhörig machen lässt. Und das ist auch alles aber auf jeden Fall nichts, leider nichts Besonderes, ne? Weil diesen Krempel haben wir ja hier in Deutschland sowieso schon andauernd zu allen möglichen Sachen. Und ja, insofern. Ja, verstehe ich die Aufregung darüber nicht so richtig, also nicht ganz so richtig, warum man sich vor allen Dingen speziell jetzt darüber so aufregt. Dass man sich generell aufregt, verstehe ich schon, aber ja. Naja, auf jeden Fall am 8.11. ist wieder Sitzungswoche im Bundestag und da hat die AfD das auf die Agenda gesetzt. Also da kriegen wir dann eine Stunde Debatte dazu, auf jeden Fall zu diesem Ding und ja. Schauen wir mal, werden wir auf jeden Fall auch im Auge behalten. Ich glaube nicht, dass das viel ändert, aber es ist wenigstens ein Vorgang, den man dann als halbwegs demokratisch bezeichnen kann, ne? Nicht so irgendwie. Aber wir wissen doch, wie das laufen wird. Die AfD wird sagen, das ist nicht gut und alle anderen werden währenddessen rumpöbeln und so. Ja, und danach kommen die Redebeiträge von den anderen Parteien, wo die dann alle sagen, was für schlimme Nazis das sind. Also, ich glaube nicht, dass das mehr als ein Feigenblatt wird. Ja, richtig. Ist eh ein Witz, warum wird der Bundestag zu so einem gravierenden Ding eigentlich nicht befragt? Warum ja, das ist ja halt die Frage, ob das so ein gravierendes Ding ist. Also. Ja, ne, klar ist das die Frage. Und die Antwort eigentlich ist, glaube ich, darauf, dass Völkerrecht nicht betroffen ist oder so. Und dann muss das nicht in den Bundestag. Na dann. Jo. Naja, es läuft ja jetzt durch den Bundestag sowieso, also von daher. Ja, nochmal. Ja, aber es wird nicht darüber abgestimmt, ob das Ding unterschrieben wird oder nicht, oder? Naja, über den Antrag von der AfD wird ja abgestimmt, also gehe ich mal von aus. Ja, aber es wird ja auch nicht aufgehalten werden dadurch, ne? Nö, also, das mit Sicherheit dafür. Ja, die heute Nachrichten haben nochmal sich mit den Sexualdelikten der Migranten beschäftigt. Und ja, ein paar entlastende Fakten gefunden, aber auch doch irgendwie eigentlich erschreckende Zahlen. Ich meine eben sowas um 4- oder 5-fach so übergriffig wie riesige Menschen sind sie dann schon. Kannst du mal runterscrollen? Da waren, glaube ich, auch so ein paar spezielle Kästchen. Ja, haben wir gleich, aber ich wollte hier schon mal mit diesem Bild anfangen, okay. Weil das hat mich schon so tierisch getriggert. Okay. Nein zu sexueller Gewalt, nein zu jeglicher Gewalt. Nein zu Stigmatisierung. Und da frage ich mich dann wirklich, was meint ihr mit Stigmatisierung? Mit Stigmatisierung meint ihr ja dann wahrscheinlich nicht Stigmatisierung von Männern als Gewalttäter oder so. Ne? Das ist bestimmt nicht die Art von Stigmatisierung, die ihr meint. Ja, ich habe das auch nicht verstanden. Die hatten ja damals zum Beispiel gesagt, dass eben die normalen Migranten sich nicht damit in einen Topf werfen lassen möchten. Das ist auch in Ordnung. Ne? Ja, wisst ihr, da kommt eben die Intersektionalität mit sich selbst Der normale Mann, der sowas nicht macht, möchte da auch nicht in einen Topf geworfen werden. Was machen sie ja dann eben? Ne? Ja. Ich meine, das Interessante ist ja dabei, dass wir zum Beispiel das feministische Duluth-Modell haben, an das sehr viele Gesetze angelehnt sind, wenn es um so irgendwie ja, Strafrecht geht, was Frauen anbetrifft. Trifft, wenn sie die Opfer sind, denn da geht es darum, dass egal was passiert, selbst wenn die Frau den Kerl dann umbringt, ja, hat sie das als Selbstverteidigung gemacht und Männer sind immer die Bösen, die haben immer die Macht und Frauen sind immer die Opfer. So, das ist so ein systematisches Ding halt, weißt du, Quatsch halt, ne? Aber dann hast du halt sowas und eigentlich müsste man da ja auch konsistent das Modell anwenden und sagen, guck mal, das sind Männer, da ist doch toxische Maskulinität, guck doch mal, hier, die Neuankömmlinge, da, toxische Maskulinität, lass mal was machen. Aber nein, Nee, das wäre viel zu konsistent. Ja, du kannst die toxische Maskulinität ja nicht nur auf die Neuankömmlinge projizieren. Du musst ja sehen, dass alle Männer, die irgendwie Testosteron produzieren, dass die alle toxisch sind. Richtig, ja. Oder wenn du halt sagst, okay, Moment, aber die werden hier dann erst nur so toxisch, wenn sie hier sind, dann kannst du nicht die Position vertreten, dass es irgendwie Grenzen gibt, die Leute dann überschreiten. Denn wenn es keine gibt, ja, dann heißt es, die waren schon vorher da drüben so drauf, wisst ihr? So, die waren bei sich in der Kultur so irgendwie drin und kommen dann her und hier sind wir anders und das passt nicht kulturell. Also wenn man in Afghanistan irgendwie Frauen auf der Straße begrapschen könnte und das wäre kein Problem oder so, ne? Das ist auch totaler Bullshit. Und hier wird auch wieder in dem Bericht diese Legende verbreitet. Ja, jetzt mit Nein heißt Nein, macht sich jemand nicht erst strafbar, wenn er Sex mit Gewalt oder Gewaltandrohung erzwingt, als Straftaten erfasst und wo immer möglich auch geahndet werden, heute auch Formen sexueller Belästigung wie das Begrapschen von Körperteilen. Als wenn das vorher nicht so gewesen wäre. Ja. Wieder mal. Ja, das ist schon mal richtig und dann finde ich es vor allen Dingen geil, dass sie das jetzt quasi anführen und den hier irgendwie rausrechnen wollen, so nach dem Motto, ja, in Wahrheit ist es ja gar nicht so stark gestiegen, dann, wenn man das mit berücksichtigt. Und das finde ich so geil, weil was sie ja damit quasi machen, ist... Die schwächeren Daten raus. Ne? Einerseits sagen sie, es ist toll, dass das erweitert wurde, dann nehmen sie dann trotzdem die Erweiterung wieder raus. Ne? Ja, dann nehmen sie die Erweiterung wieder raus und zwar so nach dem Motto, so ja, das war ja dann eigentlich keine schlimmen Sachen sozusagen. Genau, ne? Weil darauf läuft es ja hinaus dann, nach dieser Logik. Ja, also, ja, eigentlich schon. Finde ich unglaublich. Und vor allen Dingen, da können sie ja diese Vergleich auch gar nicht anstellen, weil, wie sie ja da schon irgendwie schreiben, sei das ja angeblich alles irgendwie verrechnet worden mit und anderen Sachen, was ich auch mal stark in Zweifel ziehen würde. Aber wenn wir mal an, das würde stimmen, dann können sie es ja da erst recht nicht gegenüberstellen, weil sie ja gar nicht wissen, womit sie das gegenüberstellen sollen. Idioten, ey. Riecht mich richtig auf. Ja, ist mir gar nicht so genau aufgefallen, aber gut, auf jeden Fall. Ja. Nein, zu Stigmatisierung. Ja, ich erinnere mich auch immer an verschiedene Aussagen von Videomachern und so weiter, die dann immer gesagt haben, hier, die sind 70-fach so übergriffig wie Deutsche oder so. Das fand ich auch immer total scheuert, dass es übertrieben war. Insofern finde ich da diese Darstellung mit ja fünffach so übergriffig oder so, das finde ich schon deutlich realistischer, ist es ja sicher auch. Ne? Und da würde ich mich drauf einlassen, aber 70-fach. Ja, auf jeden Fall Frauen im Iran, im Islam sind total, haben voll die Rechte. Und zwar hunderte Jahre vor allen anderen, wie die Dame hier meint. Yay. Ja. Schmeiß an. Das ist von der BBC übrigens. Und zu diesem ganzen 100 Jahre vor allen anderen Frauen und so, also haben wir jetzt zwar schon ein paar Mal erzählt, aber ich erzähle es auch gerne nochmal, wenn man sich zum Beispiel das Buch von Abdel Samad durchliest, ich glaube, das war in seinem Buch über Mohammed, dass halt eben er ja früher der Meinung war, dass die Frauen ruhig erben sollen, weil seine erste Ehefrau, die hat halt auch schon das Geschäft von ihrem ersten Ehemann geerbt. Okay. Bevor sie dann mit Mohammed verheiratet war. Und von daher war er natürlich dafür, dass sie das erben dürfen und so. Aber ja, das ging halt auch alles schon. Also dann irgendwie so zu tun, als hätte Mohammed das irgendwie erfunden und das wäre noch nie, hätte noch nie irgendwie funktioniert, ist halt vollkommener Humbug. Hey, hier geht es ja wiederum darum, hier, die Frau entscheidet sich darum, das zu machen, also lass sie doch. Mir so, ja, okay, cool. Wenn ich jetzt irgendwie sehe, dass jemand auf der Straße steht, ne, und ich ziehe die Person weg, ja, so, dann habe ich ja was Gutes gemacht, wisst ihr? So, und wenn ich da eine Person sehe, die auf dem Bordstein steht und ich schubse sie, ja, von Auto, ja, dann habe ich was Schlechtes gemacht. Da ist so irgendwie ganz klar in den Leuten drin, irgendwie so gut, schlecht, ne? In beiden Fällen habe ich aber das getan, was ich wollte. Wow, es ist fast so, als sei das kein Argument. Shit, Brudi, das ist so, wow. Ich komme wirklich nicht drauf klar. Die Leute bekommen Kritik, dass sie ernst genommen werden mit dem, was sie sich entscheiden zu tun. Und sie gehen da erstmal 10 Schritte zurück und sagen, ja, aber es ist doch meine Entscheidung. Ja gut, okay, es gibt auch nichts Natürlicheres, als sich in einem Wald von einem Bären fressen zu lassen. Heißt nicht, dass es okay ist. Es gibt nichts Natürlicheres, als seine Kinder nicht zu impfen. Heißt nicht, dass es okay ist. Heißt nicht, dass es eine bessere Welt macht. Heißt nicht, dass man das irgendwie nicht verbessern könnte. So, Leute, ja, bitte, wenn es dir darum geht, dass du ein besseres Leben lebst, dann geh doch und nutz alle Möglichkeiten, anstatt dich irgendwie dann zurückzuhalten. Irgendwie minimal, so, dass du noch irgendwie deine Religion hast und gleichzeitig dann irgendwie Blitzableiter in deinem Gotteshaus, ja. So, das ist schon echt lustig. Aber im Islam scheint das auch nochmal ein schwerer Unterschied zu sein, ob die Frau dann ja, eben verheiratet ist oder nicht. Also ich habe letztens einen Artikel gelesen, da ging es um Männer, alleinstehende Männer in Katar oder so, das glaube ich. Und die dürfen noch nicht mal alleine in den Supermarkt oder so. Ne? Also die Frauen dürfen zwar auch irgendwie nur mit ihren Männern oder so, aber alleinstehende Männer auch nur zu bestimmten Zeiten oder irgendwie sowas. Also da die haben es ganz schön schwer da teilweise. Naja, also dass die jetzt leicht gelockert in letzter Zeit wohl auch, ne? Dass die Männer in diesen Ländern, wo die Frauen nichts dürfen, halt alles machen müssen, ist ja auch klar, ne? Da haben wir ja auch schon häufiger darauf hingewiesen, was ja auch häufig in diesem ganzen Kram unterschlagen wird. Die sind ja die Bringboten für alles da. Die müssen ja sich um alles kümmern, weil die Frauen dürfen halt nichts. Richtig. Deswegen ist das ja Quatsch, dann irgendwie zu behaupten, das wäre so ein Männerparadies oder so, da wo die Männer in der Gesellschaft halt alles machen dürfen. Ja. Im Gegenteil, ich meine, diese Ehre-Geschichte, die dann über das Verhalten der Frau funktioniert, ist ja auch so ein Ding. Man muss halt die Frauen unter den Knut halten und das alleine ist ja schon eine Aufgabe. Ja, für die Männer geht das ja auch. Deswegen ist das ja auch das Problem, dass ja, also es gibt ja auch viele Ehrenmorde gegen homosexuelle Männer zum Beispiel. Wisst ihr, aber ich meine, die eigentliche Strategie, die ich da vorschlagen könnte, um damit mal irgendwie Feminismus und Islam trotzdem irgendwie mal zu trennen, wäre, dass man dann sagt, weißt du was, Geh doch einfach in die Geschichte von westlichen Zivilisationen, schau dir an, wie der Feminismus entstanden ist und was die ersten Ziele waren. Und wenn du halt siehst, okay, die wurden gelöst, dann kannst du dieselben Taktiken auch für andere Kulturen und Ideologien verwenden, egal ob sie westlich sind oder nicht. Sprich, wir hatten ja hier im Westen mal eine Zeit gehabt, da durften Frauen nicht wählen und die waren halt irgendwie die ganze Zeit so Trophäefrauen. Halt, wisst ihr so, die Männer haben einfach alles gemacht und die Frauen durften halt nichts, weil was sollst du denn bitte machen? Du bist eine Frau. So, dann kam irgendwie Feminismus erste Welle an, war ein bisschen nicht so geil, aber trotzdem hat es was gebracht. Und jetzt denke ich mir, ja gut, das Problem ist nur, wir haben jetzt dritte Welle Feminismus mit Intersektionalität und postmodernen Ansätzen und die verhindern halt einfach die anderen Stufen von Feminismus, die vorher waren. Das macht keinen Sinn, der Feminismus hat sich selbst schon aufgelöst, ja, und merkt es halt nicht. Aber trotzdem gibt es jetzt Feministen, die jetzt die ganze Zeit darüber reden, wie das ja irgendwie befreiend für die Frau ist. Wo ist es bitte befreiend? Du hast weniger Freiheit in deinem Kopf, über Sachen nachzudenken. Wie ist das mehr Freiheit? Wie ist weniger mehr? Was soll das? Ja, sorry. Ja, wenn du bestimmte Themen schon von vornherein halt ausschließt, dann hast du ja weniger, worüber du nachdenken musst. Auch wenn für dich schon entschieden worden ist, Männer sind toxisch, musst du dir da persönlich keine Gedanken mehr drüber machen. Ja, klar, aber weißt du so, ich werde mir nicht von Leuten, die nicht lesen können, irgendein Buch erklären, okay? Ich werde nicht irgendwie Leuten, die sich selbst aus der Freiheit entziehen, sozusagen frei von der Freiheit sein wollen, irgendwas über meine Freiheiten erzählen lassen. Das können die gern machen, das ist deren Recht, so, weißt du, Meinungsfreiheit und so, ja? Aber ich habe dann das Recht zu sagen, nein, so, nö, geh weg. Ja, diese Leute wollen ja auch nicht wirklich für alle diese Freiheit. Die wollen ja vor allem für sich erstmal persönliche Erfolge und Bestätigung etc. pp. Ich glaube, dass vielen von den dritte Welle Feministinnen die Frauen relativ egal sind. Es geht ihnen erstmal um ihre Clique, ihre Freunde, ihre Gesinnungsgenossen etc. pp. Und wir sehen ja an der Behandlung von so Leuten wie Kelle oder Weidel oder Storch, sehen wir ja, wie weit diese Geschlechtersolidarität wirklich geht. Die endet natürlich da, wo Frauen nicht bereit sind, auch eine Fahne zu nehmen und im Gleichschritt mitzumarschieren. Ja, ich meine, ich habe noch irgendeinen Tweet von der Julia Schramm gelesen, die da meint irgendwie, ja, Männertag, haha, voll gammelig, Männer, lol. So, und irgendwie sowas war das. Und dann habe ich darauf geantwortet mit, ja, guck mal, aber so, du solltest eigentlich, sie hat von Meinungsfreiheit geschrieben, genau, ja, Meinungsfreiheit irgendwie sonst was vorher mit, lasst uns alle gemeinsam existieren und dann Meinungsfreiheit heute ist irgendwie mit Drohungen, mit Beleidigungen hier und da. Und ich habe gesagt, guck mal, ja, aber du solltest eigentlich für Meinungsfreiheit sein, denn sie erlaubt es dir, deinen männerhassenden Quatsch in die Welt hinaus zu posaunen. So, du solltest nicht irgendwie versuchen, den Ast abzusägen, auf dem du sitzt, Mädel. Darum geht's, bitte. Aber Opex. Die hat doch keine Männer, die steht doch auf Kollega, wissen wir doch. Nee, die Schramm, die war, glaube ich, nicht dabei. Das mit Kollega, das war die Leser-Uschi und die Alte von Weiß. Ich habe schon vergessen, wie die heißt, Lisa Ludwig. Nicht, war das nicht die Uschi? Die Schramm war es nicht. Die Schramm war die, die mit ihren Perlenohrringen angegeben hat beim Don. Oh je, Alter. Ihr seid echt schlimmer als das Affenkränzchen ist. Tratsch und Tratsch und Tratsch, ja. Hier. Ja, sowas kann ich mir halt merken, ja. Ja, aber ich meine, gut, weil was sie wahrscheinlich denkt über ihre Männerhass, ist ja, dass das alles Tatsachen sind und so und keine Meinung. Und deswegen braucht das ja auch keine Meinungsfreiheit dann oder was weiß ich nicht, wie die sich das irgendwie zurechtlügen. Ja. Aber dann auch so Positionen schön finden, wie Freiheit ist die Freiheit des Andersdenkenden, ne? Aber ist nicht konsistent auf alle Andersdenkenden anwenden. So, nee, egal. Fachtag Stigma Kopftuch. Rassistische Diskurse über Musliminnen und den Hijab. Hijab, ey, ich hab dir gesagt, Alter. Warum ist das Kopftuch getragen von muslimischen Frauen das in Deutschland wohl am hitzigst diskutierte Stück Stoff der vergangenen 10 Jahre? Darüber haben wir gestern beim Fachtag Stigma Kopftuch, rassistische Diskurse über Musliminnen und den Hijab. Toll, ne? Und das ist keine Diskussion, weil da steht ja direkt schon drin, wo man ankommen will. Keine Ahnung, ich meine irgendwie Rassismus und dass das alles Rassismus ist, wenn man sich darüber aufregt, dass die Leute da irgendwie das Symbol von ihrer Gesinnung da irgendwie vor sich hintragen. Und deswegen ist das auch keine Diskussion, die man da führt, sondern es ist Selbstgespräch zur eigenen Bestärkung. Und das ist hier Bildungsstätte Anne Frank. politische Bildung, sogenannte in Deutschland, ja. Ja, es ist eine Oh, Frage der krass. Motivation, wenn ich jetzt das Kopftuch verbannen möchte, weil ich das irgendwie im öffentlichen Oh, Bild nicht mehr tragen kann, ja. ist das vielleicht rassistisch. Wenn ich die Frauen befreien möchte, ist es irgendwie nicht rassistisch oder so. Ja. Natürlich werden die Argumente dann irgendwie ja, so getauscht, wie man sie braucht oder so, ne? Aber da wird man auch Hey, keine. hey, hey, ich werde jetzt gleich noch ein bisschen nach der Wissenschaftlerin, die Sie da zur Hand gezogen haben, googeln, denn es ist sowieso eigentlich ein Appeal to Authority zu sagen, ja, hier, wir haben eine Wissenschaftlerin gefragt. Wissenschaftler für Kannibalismus haben gesagt, Kannibalismus ist gut. Wissenschaftler für Zigaretten haben gesagt, Zigaretten sind gut. Weißt du, Wissenschaftlerin Meltem Kulatschatan führt mit ihrem Vortrag Projektionsfläche Kopftuch in das Thema genderspezifische Diskriminierung und die daraus resultierenden Konsequenzen für Muslimen ein. Für ihre Forschung hat Kulatschatan Interviews mit Betroffenen von antimuslimischem Rassismus geführt. Ihr Fokus lag dabei vor allem auf den Konsequenzen für die betroffenen Frauen. Uff. Ja, das ist klasse. Das ist super. Ich will erstmal wirklich wissen, ob, was das für eine Art von Wissenschaftlerin ist. Weißt du, wenn das eine Doktor der irgendwie Soziologie ist, dann danke, nein. Aber das sind immer so Sachen, die Ja, glücklicherweise dann ja natürlich. nicht geschrieben werden. Ich Was will soll das die denn genau sonst überprüfen. sein? Ich will das überprüfen. Ich will ja nicht irgendwie was unterstellen. Vielleicht hat sie ja wirklich mal, keine Ahnung, was Wertvolles gemacht und ist jetzt nur irgendwie am Gammeln. Aber mal schauen. Ich will mal nachgucken. Meltem Kulatschatan. Ja, okay. Aber warum ist das genderspezifische Diskriminierung, das mit dem Genau, Kopftuch? ich glaube, jemand, der das nicht ertragen kann im Stadtbild oder so, jemand mit einem Hijab, der kann auch die anderen Leute dann so nicht, die Männer nicht ertragen, gut. Ja, das ist auch so, es werden hier irgendwie, die Probleme werden verkleidet sozusagen. Hey, meine Freunde, 2 Minuten später, sogar weniger, ja, habe ich durch die Macht des freien Internets und Zugang zu Informationen einfach den Namen gegoogelt und auf den ersten Link geklickt. Goethe-Universität Frankfurt am Main. Ja, noch Frankfurter Schule geht nicht, okay? Dr. Meltem Kulatschatan, Arbeits- und Forschungsschwerpunkte, religiöse Selbstentwürfe junger Musliminnen in pädagogischen Handlungsfeldern, Radikalisierung von Frauen und jungen Mädchen im Kontext des islamischen Terrorismus, religiöse Selbstpositionierung und Bildungsmotivation, Geschlechterdiskurse in transnationalen Öffentlichkeiten, feministische Kritik und Theorie, Geschlechtergerechtigkeit und Gender im Islam, Religion, Politik und Bildung in der zeitgenössischen Türkei, Nationalismus und Islam in der Türkei, Migration und Integration in Deutschland und Europa. Das sind ihre Arbeits- und Forschungsschwerpunkte. Das Schon ganz eine ist Menge. klasse. Und ihre Mitgliedschaften, okay? Und ihre Mitgliedschaften, das ist auch ganz interessant, okay? Rat für Migration, Gesellschaft für Turkologie, Osmanistik und Türkei-Forschung, Cornelia Goethe-Zentrum, Goethe-Universität Frankfurt, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, Pro-Asyl, Deutsche Arbeitsgemeinschaft, Vorderer Orient. So, die ist ganz toll aktiv. Ich finde das klasse, weißt du, sie macht Sachen. Ach, Dinge, ja, Dinge werden getan. Dinge tun, ja. Ja, aber es kommt dabei halt irgendwie so nicht gute Sachen raus. Weißt du, sie soll mal ein Statement machen, dass irgendwie Frauen, die im Iran ihr Kopftuch abnehmen, irgendwie das sein lassen sollen, weil Islam ist doch toll. Bis sie das machen kann, ja, dann nee, hat die nichts zu melden, meiner Meinung nach. Sie kann Und gern Sachen sagen, aber hat nichts zu melden. dann führt sie diesen Fall an, wo in Frankreich am Strand die Frau aufgefordert wurde, ihre Burka abzulegen und sagt deswegen, dass wegen solchen Vorkommnissen sich die muslimischen Frauen nicht mehr aus den Häusern trauen und Trost in der Religion suchen. Ganz Also da frage ich bestimmt, mich ja. halt auch, was war als erstes da? Der Trost in der Religion und dann habe ich mir dieses komische Stück Stoff aufgesetzt, um zu zeigen, wie religiös ich bin oder Ja. wie oder was. Ja. Aber Ja. hallo. Ja, Ich ich würde finde, da sieht das. man ja trotzdem, dass das mit dem Verbot auch ein schwieriges Unterfangen ist. Also da im Zweifelsfall den Frauen unter Waffengewalt irgendwie ja, die aufzufordern, dass sie sich entkleiden oder so, das ist natürlich auch nicht so schön. Ne? Ja, wobei ich halt zwischen Burka und Hijab schon nochmal einen Unterschied sehe. Okay, ja. Ja, Gesichtsverschleierung, ne? Ist ja eigentlich Ja. verboten. Und einfach dieses Framing, ne, mit irgendwie das Kopftuch ist das kontroverseste Stück Stoff, so denke mir auch, irgendwie eine Hakenkreuzflagge ist es auch. So heißt es nicht, dass irgendwie Ziemlich. es voll unkritisierbar sein sollte, so ein Ding mit auf der Straße rumzuführen, weißt du, so sorry. Naja, Sperrstunde für Männer, ja, geil, ja, das ist genau das Ding. So, wo hast du nur so Satireartikel jede Woche her, Chris? Ich meine, das kannst du mir nicht sagen, dass die Leute das ernst meinen, oder? Da gab es ja gut Kontra gegen auf Twitter, ne? Da fand ich echt lustig, einige. Oh, nein, rosa riecht. Pink stinks, ne? Die Frage war, glaube ich, ob man den Artikel lesen muss, um zu beurteilen, ob die Aussage Sperrstunde für Männer oder die Ja, Vorstellung natürlich die wird ja am Ende auch in Genau. Richtung Frieden argumentiert und gesagt, ich will Ja. ja gar keine Sperrstunde für Männer. Das geht ja sowieso Aber nicht, ne? Ja. ja, aber Niemand als hat davon Vater einer was. 13-jährigen Tochter, bla bla bla bla bla, und die seltsamerweise beziehen sich die Hinweise und gut gemeinten Kommentare und Ratschläge fast ausschließlich auf meine Tochter und drehen sich mehr oder weniger verbrämt um ihr Liebesleben, ihre Sexualität und ihre Sicherheit. Ich werde häufig gefragt, wie es denn so ist als Vater einer jungen Frau, ob ich mir nicht Sorgen mache, ob sie schon einen Freund hat und so weiter. Das ist sicher nett und anteilnehmend gemeint, wirkt aber oft nur schmierlappig und übergriffig. Zumal mir über meinen Sohn solche Fragen nicht gestellt werden. Der ist doch erst 11. Aber Schmierlappiger Freundeskreis ist schon scheiße, ich bin nicht der Türsteher der Sexualität meiner Tochter, auch wenn ich ständig dazu aufgefordert werde. Das Kind ist 13. Du bist der Türsteher ihrer Sexualität. Nur ne? mal so ein Richtig. Hinweis. Du bist dafür verantwortlich, dass sie halt in einem Alter, wo sie halt noch nicht Sachen selber entscheiden kann, und das ist mit 13 nun mal so, die kann noch nicht mal entscheiden, welcher Religion sie angehören möchte und ob sie ein Stück Projektionsfläche auf dem Kopf tragen möchte oder nicht, ohne deine Erlaubnis. Und wer als auf seine 13-jährige Tochter nicht ein bisschen aufpasst und auch auf ihre Sexualität nicht ein bisschen aufpasst, der ist für mich kein Vater, sondern der hat irgendwie nicht Hey, ja, verstanden. aber die ewig alte Uncap-Frage, ja, what if the child consents, weißt du? So, ne? Kannst da hier nicht für Freiheit sein und gleichzeitig so irgendwie faschistische Grenzen ziehen, die dann sagen, hey, Kind, bitte pass auf dich auf, ja? Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, aber genau deswegen haben wir doch Gesetze, die das regeln, wer wo was zu sagen hat, Erziehungsberechtigter ist, etc. pp. Und Erziehungsberechtigter ist mir auch zu eng gefasst. Eigentlich sind die Leute auch verpflichtet, ihre Kinder vernünftig zu erziehen. Also das wäre mal viel wichtiger als eine Erziehungsberechtigung, würde ich sagen. Ja, aber wie gesagt, hier wird halt der übliche Haufen an Klischees rausgehauen zum Thema Männer und wie gefährlich die sind und überhaupt und ob es denn nicht sinnvoll wäre, vielleicht dann halt eben so eine Ausgangssperre einzuführen, dass Männer halt ab 21 Uhr nicht mehr vor die Tür dürfen. Ja. Da gibt es nachts aber auch keinen Strom, ist klar. Oder ja gut, arbeiten dürfen sie wahrscheinlich dann noch, ist klar. Brauchen ja. Also in den Kraftwerke oder so. Frauen würden nämlich so krasse Sachen machen wie nachts in den Park gehen oder zu ihrem Auto laufen, ohne den Schlüssel als Waffe in ihrer Faust zu tragen. Sie würden in warmen Nächten in Miniröcken durch dunkle Gassen laufen und keine Freundin anrufen, um ihr zu sagen, wo sie sind und wohin sie gehen, nur für den Fall. Sie würden so viel Alkohol trinken, wie sie wollen, und alleine mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause fahren. Sie wären nicht ständig nervös, sie würden sich nicht andauernd umdrehen. Ja, weil Männern ja nichts passiert, wenn die allein durch dunkle Gassen laufen mitten in der Nacht. Oder Ja. denen nichts passiert, wenn die Alkohol getrunken haben und irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln alleine nach Hause fahren. Männer sind da von Natur aus einfach geschützt vor allem Üblen, was ihnen da passieren könnte. Sie kämen nicht auf die Idee, dass ihnen irgendjemand etwas in den Drink schüttet. Sie hätten nicht das Gefühl, jedes Mal einen ganzen Katalog an Sicherheitsmaßnahmen umsetzen zu müssen, einfach weil es dazu gehört. Also wirklich eine Ausgangssperre für Männer? Natürlich nicht. Die Idee ist einigermaßen absurd. Einigermaßen, immerhin. Sie ist pauschalisieren, vorverurteilen und mal abgesehen davon auch nicht umzusetzen. Außerdem betrifft sie ja mich selbst und ich gehe gern nach 21 Uhr aus dem Haus, auch wenn ich mir wie viele andere Männer zu wenig Gedanken darüber mache, was für ein Privileg das eigentlich ist. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, in welcher Welt Nils Pickert, der Chefredakteur von Pink Stinks, hier lebt, aber es scheint nicht die gleiche zu sein, in der ich lebe, weil es gibt hier in meiner Stadt allein tausende Frauen, die genau diese Sachen machen nach 21 Uhr. Und ja, Und sie sind das. in Gefahr an manchen Punkten, wie jeder Mensch in Gefahr ist an manchen Punkten. Wenn irgendwo jemand mit niedriger Selbstkontrolle und hohem Sexualdruck rumhängt, sind Frauen, die alleine durch die Nacht nach Hause gehen, gefährdet. Aber nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil da jemand ist, der grundsätzlich zu einer Vergewaltigung fähig ist. Ich meine, man kann sich ja an dieser Geschichte da in Freiburg, also wie das inzwischen klärt sich ja immer mehr auf, wie das vorgegangen ist, dass der Typ wirklich diese Frau halt mit K.O.-Tropfen gefügig gemacht hat, sie rausgeschleppt hat, sie vergewaltigt hat und dann ist er wieder in den Club reingegangen und hat seine Kumpels angerufen und hat gesagt, übrigens, da liegt so eine Alte im Gebüsch da hinten, da könnt ihr dann auch mal dran. Also welcher normale Mensch würde denn da sagen, oh, das hört sich gut an, da gehe ich jetzt mal gucken. Oder dann auch noch dahin gehen und sich mit anderen Leuten an dieser Frau vergehen. Das kann man für mich nicht, also das kann man nicht auf Männer an sich abwälzen. Das kann man nicht sagen, alle Männer sind dazu fähig, sowas zu tun. Weil das ist einfach, da kann ich dann auch bestimmten Volksgruppen irgendwas zuschreiben, dass die alle fähig sind, irgendwas zu tun. Und kann darüber dann Propaganda oder Stimmung machen. Aber ich finde das so irrsinnig. Gerade auch nach diesen Taten, die uns in den letzten Wochen beschäftigt haben, das immer noch auf Männer oder eine Maskulinität zu schieben, das ist unappetitlich, lieber Nils Plickert. Du bist ja ein peinlicher Sojaboy. Ich hatte nochmal nachgefragt, ob die Chefredaktion im Urlaub ist, und dann habe ich festgestellt, dass er der Chefredakteur ist. Ne? Also ja, er ist im Urlaub. Ja, Moment, ich kann kurz noch aus seiner Bio zitieren. Teilzeit-Rockträger und Vollzeit-Feminist. Mhm. Ja, er konzipiert Kampagnen und Bildungsmaterialien und bespielt die sozialen Netzwerke, vor allem Twitter. Also wenn Pink Stings euch mal wieder blockt, dann wisst ihr, es war Nils. Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Ja, das, das ist jetzt nicht so wichtig, aber generell fand ich das schon ganz gut, dass dieses Jahr zum Weltmännertag, das war gestern, wo es ja hauptsächlich um Gesundheit geht von Männern, dass wir da dieses Jahr nicht mehr, wie wir es vor 2 Jahren hatten, irgendwie belehrt werden über irgendwie Mansplaining oder irgend so ein Scheiß, sondern hier durchaus vernünftige Sachen gekommen sind von den verschiedenen Accounts von öffentlichen Medien. Also dies hier war von ZDF Info. Hier geht sogar sogar mal diese dieser Selbstmordvergleich hier zu sehen, den man normalerweise nie irgendwo hat. Also begegnet ja, mir ganz selten. Ja, das genervt. Und ja, das sollte man hoffen, aber wenn das helfen würde, dann wäre ja so vieles anderes auch anders gelaufen. Also ja, vom MDR war auch eine ganz interessante Grafik, ab wie vielen Jahren man welche Vorsorgeuntersuchungen machen sollte und so. Also muss man mal ein Lob aussprechen, es war dieses Jahr mal hilfreich und nicht irgendwie hahaha, ihr Idioten, und es ist ja jeden Tag Weltmännertag. Das Einzige, was ich gesehen hatte mit ist jeden Tag Weltmännertag, war irgendwie von pizza.de ein Tweet oder so. Ja. So kompliziert wie ein Mann, aber mit einem Karton drumrum und Käse drauf. Also. Das ist wirklich einer der besten Tweets dieser Woche, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Lauterbach wird immer mehr der Stegner der SPD. Ist der Stegner nicht in der SPD? Ja, ist er. Der zweite Stegner der SPD. Ja, will mal einer vorlesen? Die enorme Männlichkeit schon allein der Gesichtszüge, das flößt Respekt ein. So was braucht der moderne Wähler? Die AfD verzichtet fast ganz auf Frauen. Frau Weidel als Alibi-Frau. Ein paar Alibi-Juden hat man auch schon. CDU zurück zu allen alten Werten. Damit werden wir klarkommen. Ihr braucht damit nicht klarkommen. Ihr seid bald weg einfach. Ja? Scheiß SPD. Die enorme Männlichkeit der Gesichtszüge. Was genau will uns Herr Lauterbach sagen? Ich glaube, er ist einfach ein Incel. Weil die regen sich ja auch ständig darüber auf, dass angeblich irgendwelche, also zumindest diese Forum-Heinis, dass die angeblich irgendwie, ja, irgendwelche Chats, irgendwelche anderen Gesichtszüge. Ach, du meinst, dass die Nachfolger von Nancy alle Chats sind, oder was? Ja, auf jeden Fall halt irgendwas mit den Gesichtern, dass die schon so geformt wären angeblich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei der AfD sind so viele Leute mit komplett runden Gesichtern dabei, dass ich auch nicht verstehe, was der irgendwie meint damit. Ja, Moment, es geht ja hier nicht um die AfD, es geht ja um die beiden Gesichter da unten, Merz und Spahn. Okay. Der Herr Spahn, was er da sieht. Gerade der Spahn ist so ein absolut männliches Gesicht, muss ich auch sagen. Ja, ist okay, ne? Aber der Merz ist okay. Der Charles Bronson der CDU, Jens Spahn. Ich meine, gut, der Merz sieht so ein bisschen aus wie Palpatine auf dem Foto da unten. Und hat auch so einen Schatten unter der Nase, aber... Ja, warte, war Palpatine nicht auch so mal so ein Politiker? Ja. Hat doch alles damit angefangen, ne? Ja. Memes posten du nicht mehr darfst. Memes keine Meinung mehr sind. Drei Berufe du nicht brauchst, wenn du etwas gelernt hast. Ja, ja, wunderbar. Ja, klasse. Aber das ist das Niveau unserer politischen Diskussion. Das ist doch das Gravierende. Unsere politische Diskussion ist an einem, so einem Lowpunkt angekommen, was das Niveau angeht. Das ist wirklich jede Woche wieder erschreckend, wie weit sie sich irgendwie von dem entfernen, was Politik mal war. Nämlich ein respektvolles Ausdiskutieren. Wie macht man es am besten so, dass keiner hinten runterfällt und es keine Massenunruhen gibt. Ich glaube, ich merke gerade, den hatten wir schon mal, den Artikel aus einer anderen Zeitung. Also diesen Fakt, den habe ich schon mal vorgestellt. Okay. Ja. Und da ging es ja, ich glaube, ich weiß nur, dass also die Art und Weise, wie da geprüft wurde, war eben, dass sie fiktive Bewerbungen losgeschickt haben. Und ich glaube, ehrlich gesagt, genau, das war so, dass ich das auch nicht geglaubt habe mit dem Karriereknick. Dass der größer ist, wenn die Elternzeit kürzer ist. Es muss irgendwie noch andere Gründe haben und die fiktiven Bewerbungen, da weiß man auch nicht, wie konkret gleich die waren oder so. Also, ja, nicht ganz so eine tolle Meldung. Mach weg. Sorry. Ja, einfach mal wieder eine Empfehlung vielleicht. Ich habe überlegt, vielleicht gibt es Leute, die uns noch nicht so lange schauen und haben die ganze Gamergate-Zeit nicht mitgekriegt und kennen Shoe on Head nicht. Aber ich muss sagen, ich gucke ihre, das ist einer der wenigen Kanäle, deren Videos ich regelmäßig gucke, wenn ein neues kommt. Und ich ärgere mich eigentlich auch fast nie drüber. Und dieses Mal war es zu Halloween eine Video über die Pussy Church of Modern Witchcraft. Das ist eine feministische Kirche, die Vagina anbetet. Die gibt es wirklich, ja. Die gibt es wirklich und die haben auch eine Website, auf der du dir die Gesänge anhören und runterladen kannst, die sie dem großen Geschlechtsorgan darbringen und so. Kindergeiler Fundus. Und ja, Schuh auf ihre unvergleichliche Art und Weise. Stellt uns den Laden vor und ich kann es nur jedem empfehlen, sich den Kanal mal zu markieren und auch vor allem das Video, aber es gibt auch viele andere gute Videos von der guten Frau. Und was ich an ihr besonders schätze, ist, dass sie halt halt nicht so eine verbohrte politische Sichtweise auf die Sachen hat, sondern ihr eigenes Ding macht und sich da auch nicht vereinnahmen lässt. Ja. Wie oft macht die was etwa? Ah, die macht so einmal im Monat, einmal alle 2 Monate. Die macht nicht so viele Sachen, aber ich bin immer sehr gut unterhalten und ihr seht ja auch hier unten an den Like-Dislike-Geschichten, dass das andere Leute auch so sehen. Ja, ich gucke die auch gerne. Zwar schon länger nicht reingeguckt, aber ja, von daher kommt der Tipp auch entgegen. Ja. Eben, deswegen, ja. Hätte ja auch erst 1 Million Abos. Braucht dringend noch ein paar. Ja. Es geht ja nicht darum, wie viele Abos jemand hat, oder? Ja, das war jetzt auch eher als Witz gemeint. Aber ich finde das schon lustig, auch unter dem Gesichtspunkt, dass es ja immer heißt, dass die Leute alle nur Männern zuhören wollen und so. Und also ich sag mal, so ein Sargon oder so hat keine 1 Million Abos. Nicht? Nee, noch nicht. Ich glaube, der hat 800.000 oder so. Kennt ihr die Weltraumaffen? Wir haben aber schon Mehr fast 1 Million 800.000, Abos, also wir brauchen keine mehr. So, hier Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Wunderbar, wunderschön. Das ist klasse. Wenn das echt wäre, das wäre echt. Oh, warte, das Das ist ist echt echt. scheiße. Ja. Fuck! Autorin Margarete Stokowski, Diversity-Aktivistin Herr Franken und Justizministerin Katharina Barley haben sich getroffen, um über Feminismus und Gleichstellung zu sprechen. Der Anlass, die Ausstellungseröffnung 100 Jahre Frauenwahlrecht in BMJV. Und da ist Ihnen kein besseres Zitat eingefallen als: Feminismus muss in der Gegenwart zu weit gehen. Sonst ändert sich nichts. Ja, Wunderschön. großartig. Klasse. Klasse. Voll Stellt man sich doch schlimm, einfach mal vor, wenn wie sie irgendeine ignorant ist. andere Denkrichtung sagt, Muss zu weit gehen, ja. man muss zu weit gehen, sonst ändert sich Ja, nichts. und Also ich sag nur, was wir vorhin hatten, ne? Empfehlung für die AfD, wie man der Verfassungsschutz Begutachtung irgendwie entgeht, soll man auf seine Sprache achten. Aber hier irgendwelche Ideologien werden hofiert von Bundesministerien. Und da Herr Leute, Ebel heute nicht da ist, sage ich jetzt einfach mal, es ist voll schlimm in Amerika mit diesen ganzen SJWs. In Deutschland ist alles in Ordnung. was SJ Bubble Do's? Was das ist kein Wort, das glaube ich nicht. Ich sage, es gibt kein Problem damit hier, okay? Nein. So, außerdem ist es wahrscheinlich einfach aus dem Kontext gerissen und das kann man nicht verurteilen, weil nichts hat mit nichts zu tun. Und guck mal, wie sie lächelt, okay? Double Do, meinst du den Mountain Double Do? Ja, Double Do, ja, genau. Double D, Double Die, weißt Aber Diät Double Do. ja, genau. Ich finde es auch übrigens total schlimm, okay? Weil warum sollen sich Frauen treffen, um über Gleichberechtigung zu sprechen? Was soll das? Warum Ja, nur aber Herr Frauen? Dingensbummens, Diversity-Aktivist war doch auch dabei. Also von daher. Das ist übrigens der Gründer der Male Feminists EU, European Male Feminists United for Gender Equality. Ja? Die Toll. hat er Wollt ihr den totalen mitgegründet. Feminismus? Na, Und großartig. der schreibt Artikel wie Männer Sternchen werdet Spülfeministen. Ja, und da erinnert man sich einfach daran, was mit einem passiert und was man zu sehen bekommt, wenn man einfach googelt, Can Men Be Feminists? Und dann einfach mal sich so durch den Konsens durchliest. So, und wenn einem das nicht reicht, dann sich irgendwie durch Bücher durchliest, auf denen der Konsens basiert. Und dann einfach merkt, oh shit, Männer können eigentlich nur irgendwie Allies sein, weil sie ja sonst nämlich im Feminismus nichts zu suchen haben, weil die ja eh schon systematisch Macht haben. Sie können nur Unterstützer von Frauen sein, die sich als Feministen sehen und nicht selbst Feministen werden, um über ihre Probleme bei Gleichsetzung irgendwie zu reden. Ja, ist dieses Können sie Heil nicht for machen. She-Ding, ne? Also, Ja, ne? ihr könnt ja Genau. auch was für Frauen machen, Männer. Macht mal was für Frauen so. Euer Ja, ganzer deshalb. Wert hängt davon ab, was ihr für Frauen macht. Bei Und diesem He for She Ding, wir hatten ja auch vor ist einer Weile schon mal dieses das. Papier irgendwie, wie hieß das nochmal? Irgendwas mit Männer. Ja, auf jeden Fall ging es auch darum, was Männer irgendwie können. Ja, Und die beste. das lief auch nur darauf hinaus. Das war auch vom Frauenministerium, glaube ich. Und da ging es auch nur darum, irgendwie, ja, bringt doch mal öfter Müll raus oder irgend so ein Scheiß. Ja, es ist so die beste Zusammenfassung von irgendwie Hashtag He for She, so eine feministische Kampagne, ne, war, ja, guck mal, selbst da im Feminismus brauchen Frauen Männer, damit sie mal was zu schaffen machen, weißt du, damit sie was. Perspektiven war das Wort. Männerperspektiven. Also Männerperspektive ist. Tu was für Frauen, das ist die Perspektive für Ja, Männer. das ist so die Perspektive, die du machen musst, denn sonst ist alles andere Patriarchat. Entweder bist du nicht für uns, sondern gegen uns. Ja, Feminismus muss in der Gegenwart noch krasser werden, okay, noch Ist radikaler bitte. damit der Ausblick oder der Blickwinkel gemeint? Mit Perspektive. Die Zukunft oder die Vergangenheit? Wisst ihr so, sorry, aber wenn ihr irgendwie eine Zeit haben wollt, in der Leute sich eher beruhigen und durch Kommunikation und durch irgendwie Aufgeschlossenheit mal sich selbst verbessern und nicht radikal und irgendwie verstarrt werden in ihren Positionen, ja, sorry. Nee, die Zeit hier ist nicht für dich. Du wirst leider Kollateralschaden sein im Kampf gegen das Patriarchat. Ja, sorry. So, passiert. Wir wollen ja nichts Böses, wir tun es nur. Gute Sache, Journalisten in der Grauzone. Sollten Journalisten bei Recherchen mit Organisationen kooperieren und sich von ihnen distanzieren lassen, ja? Von ihnen finanzieren lassen? Oder gefährden sie damit ihre ungläubig, unab, fuck, Ja, ihre Ungläubigkeit. Ja, oh Mann. Ja, gut, ja, ne, zweiter Satz, danke. Oder gefährden Sie damit Ihre, ja, Sternchen Unabhängigkeit? Und sowieso, wie sehr sollten sich Journalisten für ein Thema einsetzen? Kürzlich erst sorgte ein internationales Recherchenprojekt für Aufsehen. 8 Journalistinnen und Journalisten haben aufgedeckt, wie die EU mit ihrer Agrarpolitik Umweltsünder unter den Mitgliedstaaten subventioniert und fördert. Beteiligt an der Recherche war auch Greenpeace. Die Nichtregierungsorganisation koordinierte das Projekt nicht nur, sie finanzierte es auch. Ja, ja, auf jeden Fall. Also hier bei diesem Ding werden mehrere Leute hier gefragt, auch mehrere Altbekannte von uns. Also zum Beispiel, das ist hier der Herr Vorsitzende von dem Presserat. Das war damals der, der zu Breitbart irgendwie gesagt hat, so ja, wenn so eine Organisation da irgendwie die Grenzen hier ganz weit hinter sich lässt, ja, dann ist das natürlich keine Presse mehr. Irgend so ein Quatsch. Und dann haben wir hier den Herrn Schraven von Korrektiv. Und das Lustige ist, dass eigentlich hier der Herr Schraven sozusagen der Einzige ist und der andere Herr ja auch von Korrektiv, die halt sagen, dass das mit dem Aktivismus und dem Journalismus eigentlich nicht zusammengehört. Und ja, das geht dann gleich wieder sozusagen zu den anderen rein, die dann hier meinen... Ja, aber Moment mal, Korrektiv sagt aber auch, sie könnten nicht erkennen, dass es in Deutschland eine Zunahme von aktivistischem Journalismus gibt. Ja, das ist ja gerade der Witz, weil die anderen Herrschaften, die hier halt eben das verteidigen, dass das mit Aktivismus ist, so wie hier der Herr Beckedahl von Netzpolitik, die sagen halt eben, das soll transparent sein. Und das ist halt eben gerade das Ding, was bei Korrektiv dann wahrscheinlich wiederum nicht läuft. Also das ist wahrscheinlich alles Aktivismus, aber man braucht da ja nicht drüber zu reden. Und deswegen gibt man sich den Anschein, dann irgendwie objektiv zu sein. Und das ist dann in Ordnung, wo die anderen halt eben auch davon reden, dass Journalismus natürlich objektiv sein muss oder irgendwie ehrlich sein muss oder so. Solche Dinge halt. Also der hier kann zum Beispiel mit dem Objektivitätsbegriff nicht viel anfangen. Das ist hier so jemand, der irgendwie auf dem Mittelmeer mit irgendwelchen Seenotrettern rumschippert. Und ja, die Dame hier kennen wir auch schon. Die habe ich ja sogar schon mal live erlebt, die Frau Röpke. Das ist so eine, die über Rechtsextremismus irgendwie schreibt. Und von der hieß es ja mal, dass sie irgendwelche Leute auf AfD-Parteitagen irgendwie fotografiert haben soll oder so. Um das dann zu veröffentlichen quasi. Und deswegen wurde sie da ja irgendwie ausgeladen, oder zumindest das war irgendwie die Begründung, ob das wirklich so gewesen ist, weiß ich natürlich nicht. Ja, solche Sachen halt, ne? Also die Frage wird auf jeden Fall nicht beantwortet in diesen Statements von den Leuten hier. Es sind halt verschiedene Statements und ja, also ich würde sagen, so in Summe sind die natürlich schon alle irgendwie der Meinung, dass man als Journalist halt schon irgendwie die gute Sache halt vertreten sollte. Und auch dieser Spruch von wegen, man soll sich mit keiner guten Sache gemein machen, wird hier von irgendwem von denen auch quasi aufgegriffen und gesagt, nee, das muss man, soll man schon machen. Ja. Also, Journalismus, Aktivismus in Deutschland. Ja, auch dieses von der einen Tante, die sagt hier, im Moment, sich selbst zu kennen, ist die Voraussetzung für gutes Erzählen. Oder die Grundlage für gutes Erzählen. Da rollen sich mir die Fußnägel auf bei so einem Blödsinn. Also gutes Erzählen erwarte ich von einem Journalisten in dem Sinne auch gar nicht. Der soll mir nicht eine tolle Geschichte oder irgendwie... Ich möchte vor allem informiert werden. Und zwar möglichst objektiv. Ich meine, wer mir schon länger hier zuhört, weiß ja, wie sehr ich das hasse, wenn Leute ihre Berichte anfangen mit, ich saß in einem verregneten Hinterhof in Manhattan, als mich der Anruf erreichte, dass ich bla bla bla. Das Geschwätz will keiner hören. Also das geht denen nur nicht in den Kopf. Denen wird ja auch vermittelt heutzutage, das sei Journalismus, wenn man so einen Mist schreibt. Und kein Wunder, wenn dann der wahre Journalismus irgendwo verloren geht, wenn man den jungen Leuten erzählt, sie müssten nur schön über sich selber schreiben und das wird den Leuten dann schon gefallen. Das hat ja auch eigentlich keine Logik, ne? Das ist so ein bisschen wie Geschlechterdemokratie ist die Voraussetzung oder Geschlechtergerechtigkeit ist die Voraussetzung für Demokratie oder so. Also eine Herleitung, die, oder irgendwie eine Logik, die nicht wirklich herleitbar ist. Die Idee von Journalisten ohne eine bestimmte Haltung sei fiktiv, sei einfach fiktiv. Ich weiß auch gar nicht, wozu das gut sein sollte. Wir sind ja keine Roboter. Hast du schon mal von Richtern gehört, Mädchen? Hast du schon mal von Richtern gehört? Weil das ist eine ganze Berufsgruppe, wo auch du eigentlich darauf hoffen musst, dass die möglichst objektiv sind. Weil wenn der Richter zum Beispiel keine Frauen mag, dann hast du ja schon irgendwie schlechtere Karten, wenn du bei ihm vor Gericht stehst. Und dann möchte ich nochmal hören, ich weiß auch gar nicht, wozu das gut sein sollte. Der Richter ist ja kein Roboter. Ne? Man kommt sich ja bevormundet vor, wenn man dauernd irgendwie seine Meinung vorgekaut bekommt. Also ich habe heute den Spiegel aufgemacht irgendwie, und da war ein Artikel, der mich interessiert hat, bin ich bis zum zweiten Absatz gekommen, da war irgendwas mit einer beurteilenden Bewertung der Sache oder so, wo ich dachte, ja, leck mich doch am Arsch, und ich habe ja zugemacht. Ne? Und vor allem mit dem, ja, und mit dem, ja, wir sind ja keine Roboter, ne? Selbst wenn ihr es wärt, okay, wie man ja mit irgendwie Amazons Leute-Hire-Ding irgendwie gesehen hat, weißt du, so, ja, selbst wenn ihr Roboter wärt, wenn ihr nicht irgendwie ideologisch gedrallte Roboter wärt, so, dann ist es halt kein guter Roboter für euch. Ist dir so, sorry, aber nein, das ist keine Aussage, das ist kein Argument, das ist überhaupt nichts. So, wie kommst du darauf? Ich weiß auch gar nicht, wozu das gut sein sollte, wir sind ja keine Roboter. Uiuiui. Weißt du wirklich Wurmp, Seibel? Ich meine, es geht einfach nur darum, dass du schon als Mensch eine bestimmte Haltung zu Sachen haben sollst und hast. Das ist das, was dich antreibt. Die Sache ist halt nur, wenn du etwas professionell machst, sollte das, was du professionell machst, nicht zuerst dadurch gezeichnet sein, was du persönlich magst. So, das ist halt, ich meine, sorry, mit allem so. Wenn ich jetzt irgendwie eine Bäckerei aufmache, weißt du, und ich sage einfach nur, ich meine, Bäcker, die einfach ohne Vorlieben dann irgendwie backen, ja, nee, das ist nichts für mich, ich bin ja kein Roboter, weißt du, ich mache jetzt nur irgendwie Weißbrot, ist mir egal. So, ja, geil. Ja, ich mache nur Kuchen, ja, genau. So. Super. Mhm. Spezifizierung ist ja kein Ding. Du kannst ja gerne irgendwie weiter Profi sein in deinem Bereich, aber wenn du Journalismus machst, ist das eher so, dass du als Profi im Journalismus eher flächendeckend auf alles schauen musst und nicht auf das, was dir schon gefällt. Dann bist du sonst irgendwie Nischentyp und es ist dann nichts weiter als ein Blogger. Was soll denn das? Ja, wir haben ja früher immer häufiger von der Verbloggung des Journalismus gesprochen, weil das ja auch immer mehr so wird wie Blogging. Ja. Und auch so viel verdienen die Leute teilweise wie Blogger. Ach, Mann. Ja. Also nichts uns. Ja, genau. Und dieses hier ist vom Deutschen Journalistenverband Berlin-Brandenburg, mit denen wir ja auch schon was zu tun hatten. Das sind ja so die schwarzen Schafe quasi im Deutschen Journalistenverband. Also jetzt für den Deutschen Journalistenverband gesehen. Ich hatte ja zuerst gedacht, es wäre auch irgendwie hier, weil diese Seite so komisch gestaltet ist, irgendwie eine Organisation, die sich irgendwie so ausgibt, als würde sie da irgendwie dazugehören oder so. Aber nein, die sind ja tatsächlich da auch Mitglied in dem Dachverband vom Deutschen Journalistenverband, dieser Berlin-Brandenburg. Aber es gibt ja den konkurrierenden Verband in Berlin auch noch einen anderen. Und die sind dann da wahrscheinlich eher federführend, und wir hatten ja auch mal diesen Stream mit dem Titel "Was hat das mit Brandenburg zu tun?" Da könnt ihr euch nochmal anschauen, ne? Wie unsere Korrespondenz mit dem Deutschen Journalistenverband Berlin-Brandenburg mal so gelaufen ist, als wir die Herrschaften mal angeschrieben haben. Und die, da gibt es jetzt nämlich gerade, läuft, glaube ich, gerade die so eine Versammlung des Deutschen Journalistenverbandes in Dresden. Und dazu hat jetzt hier dieser Verband Berlin-Brandenburg so ein paar Sachen aufgeschrieben. Und zwar: der Ansehensverlust des deutschen Mainstream-Journalismus verbunden mit massiven Quoten, Auflagen und Jobverlusten hängt wesentlich von den journalistischen Inhalten ab. Das zahlende Publikum akzeptiert handgreiflich einen oft manipulativ und politischer Meinung durchdrungenen, belehrenden und erziehenden Journalismus immer weniger. Das ist nicht die einzige Ursache des existenziellen Probleme, aber die einzige, die ein Journalistenverband ein wenig beeinflussen kann. Es kommt auf den Markt an, nicht darauf, ob man Kollegen der Meinungsblase oder der jeweiligen Parteiregierung gefällt, sagen die Herrschaften hier. Umso erstaunlicher ist es, dass der DJV, also der Deutsche Journalistenverband, sich um das Thema eines neutralen Journalismus als Dienstleistung seit langem herumdrückt und stattdessen Journalisten als über dem Recht aller anderen stehende Weltenrichter darstellt, die immer und überall alles dürfen oder Opfer sind. So schafft man kein Verständnis für Pressefreiheit, die nun einmal nur ein Abwehrrecht gegen den übergriffigen Staat ist und Private nicht bindet. Sagen die Herrschaften hier. Und dann haben sie hier noch so einen Änderungseintrag für die Dresdner Erklärung, die dann da wahrscheinlich irgendwie verabschiedet werden soll. Und da schreiben sie dann, der Deutsche Journalistenverband lehnt alle Formen von politischem Extremismus strikt ab. Journalisten dienen der Demokratie und ihren Grundwerten durch wahrheitsgemäße, vollständige und neutrale Berichterstattung zwecks Information des Publikums. Soweit überhaupt ein Interesse an der persönlichen Meinung von Journalisten besteht, ist diese personal, formal, inhaltlich strikt von der Faktenberichterstattung zu trennen. Und nach dem Grundsatz, wer Berichte kommentiert, nicht wer kommentiert, berichtet nicht. Mit politischer Berichterstattung und einer Kommentierung befasste Journalisten legen eine eventuelle Mitgliedschaft in einer politischen Partei oder einer sonstigen Interessenbildung unaufgefordert offen. Dasselbe gilt für die Mitglieder des Bundesvorstands, des Deutschen Journalistenverband und den Geschäftsführer. Das klingt ganz vernünftig eigentlich. Ne? Das klingt ganz vernünftig. Ja, nur wird es halt keinerlei Einfluss auf die Realität haben. Weil das stimmt. Das sind ja schon länger die Grundsätze, die eigentlich Journalisten befolgen sollten. Aber wir lesen ja immer wieder, wie gerade in diesem Ding, dass sie es nicht tun, beziehungsweise dass sie das anders interpretieren, als das da schwarz auf weiß steht. Genau, dazu wollte ich jetzt hier direkt mal live in den Hashtag DJV18 reinschauen, was die Herrschaften da so schreiben. Und da ist mir auf jeden Fall schon aufgefallen, Pressefreiheit heißt nicht, dass man sich von der Presse frei machen kann, lieber AfD. So, dann gibt es hier, wo bleibe ich? Fühl dich doch einfach mitgemeint, Journalistin. Oh, eine Botschaft. Ey, 2 Euro für den Boden, für den DJV-Bundeskommission Chancengleichheit und Diversity an die anwesenden Journalistinnen und Journalisten. Diskriminierungsfreie Sprache im Journalismus ist möglich. Ausrufungszeichen. Mehr dazu auf einer Seite vom Deutschen Journalistenverband. Guck mal, das ist so ein Strohmann. Das ist so unmöglich. Alter, Kerle haben nicht Journalist als Begriff eingeführt, OPEX, weil sie sich in dem Begriff OPEX sehen wollen. Das ist diskriminierend. Sag bitte Strohperson, ja. Person des Strohs, okay, ja. Person of fucking Straw. Ja, aber nee, ich meine wirklich so, das Argument von wo bleibe ich, ist eigentlich eine Reaktion darauf, dass man einfach sieht, okay, Moment, hier wird gerade das generische Maskulinum abgeschafft und es macht keinen Sinn. Aber Frauen sind eigentlich diejenigen, die sich komplett da, also nicht Frauen, Feministen, sind die Gruppe, die sich komplett dahinter werfen und meinen, na Moment, ich muss hier repräsentiert werden, ich bin nur mitgemeint. Aber dann sind sie ja, wenn sie so ein Zeug machen, nicht gegen das Argument von mitgemeint, sondern nur dagegen, dass Männer repräsentiert werden an erster Stelle. Das heißt, denen geht es gar nicht um die zentrale Fragestellung, wie sie das selbst meinen. Von wegen, wir wollen nicht mitgemeint sein. So, dann sollen sie irgendwie Journalist männlich-weiblich in Klammern schreiben. Das gab es auch mal. Das war die eigentlich ökonomischste Version, das zu schreiben. So, aber nein, nö. Danke, Irina, für tolle Begrüßung. Ja, für tolle Begrüßung. Ja, klar, Alter. Ja. Ruf dazu auf, sich mit gendergerechter Sprache zu beschäftigen. Das ist so eine Scheiße, wo die sich bei ihrem Treffen da mit auseinandersetzen. Ja, und dann weißt du, dann kann ich mir schon vorstellen, wie in ihrem Kopf sie halt eben ihre Zielgruppe von irgendwie alten weißen Männern da rausfiltern und sagt, guck mal hier, die irgendwie verdrehen ihre Augen, die haben keinen Bock darauf, wenn ich darüber erzähle, also mache ich was Richtiges, weißt du? So, das ist negative Bestätigung, das macht keinen Sinn, das ist wirklich nicht gut. Du gehst dann davon aus, dass die Leute dir Böses wollen, anstatt dass, wenn du vielleicht irgendwie Quatsch redest, sie wirklich was dagegen hätten. DJV Jung, wir wollen mit euch ins Gespräch weiterentwickeln. Ja, das Gespräch soll weiterentwickelt werden, in eine bestimmte Richtung, mit Haltung. Insgesamt 13,39% der Delegierten im Bundestag sind unter 30. Wir wollen diese Zahlen nicht kommentieren. Und dazu halt Stadler und Waldorf. Das ist auch gar kein Kommentar, wenn man so ein Bild darunter macht. Ja. Ich meine, wie oft muss man diesen Leuten noch erklären, wie Demokratie funktioniert? Damit das mehr werden, müssen sich mehr Leute unter 30 aufstellen und die müssen dann auch gewählt werden. Ja. Ansonsten können wir eine Quote machen, das ist aber DDR. Punkt, Ende. Wie oft, Wie oft wird diese Diskussion eigentlich geführt? Von wie vielen verschiedenen Verbänden, auf wie vielen verschiedenen Tagungen und in wie vielen Erklärungen wird dann irgendein Grütz abgesondert? Oh. Moment, scroll mal ein bisschen kurz hoch, Chris. Da war gerade echt eine interessante Erklärung. Hier, warte, da, hier, vom @bjv.de. Unliebsame Journalisten ausschließen, das geht nicht. Liebe AfD, sagt die Vorsitzende, bla bla bla, das hatten wir ja gehabt, ne? Und hier der Kommentar, der mich so richtig aufmerksam drauf gemacht hat, ist, die Partei will mit der MDR-Journalistin mittlerweile auch nicht mehr reden. Mit einer einzigen Journalistin will AfD nicht reden. Der DJV habe aber auch noch andere Probleme. So, ja, toll, weißt du, da ist wieder eine Person, die nicht Impulse richtig kontrollieren kann, wenn sie aus einer falschen Ecke kommen, aus der man das nicht möchte, und dann kriegt man gesagt, hey, yo, ich mag dich nicht, und die Person gleich so, yo, was soll denn das, Pressefreiheit? Komm, ja, ich meine, dir wurde nichts entzogen, dir wurde nur gesagt, hey, ich mag dich nicht, ich will mich nicht mit dir unterhalten. Also gab es nicht auch in der Frankfurter Rundschau dieses Ding, dass sie meinten, wir wollen mit der AfD nicht reden? Ja, weißt du, so, genau, weißt du, wo bleiben denn die Journalisten, wenn die FDP dann meint, hier, wir wollen nicht neben der AfD sitzen, ja, dann ist dann, nee, das ist ja okay, das ist ja nicht wert, darüber zu berichten, nö. Pressefreiheit heißt nicht, dass man sich frei von der Presse machen kann. Grundprinzip für die Arbeit der JournalistInnen ist die Absage an Intoleranz, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Ja, aber ich meine, so, was ist das für ein... Ich meine, die Punkte sind toll, aber der Weg, wie man da hinkommt, ist überhaupt schief und krumm und nicht existent. Verlangt ja auch keiner, dass sie jetzt fremdenfeindlich schreiben oder so. Was ist das eigentlich für eine komische Darstellung? Ja, aber so sehen die das halt. So sehen die sich halt. Und alles, was sie denn, wo sie sich nicht beschäftigen, ist halt alles Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz und bla bla. Da war gerade ein schöner, den du weggescrollt hast, hier, Erfahrung zeigt seit Jahren, Diversität funktioniert wohl nicht freiwillig. Dann halt per Quote. Ja, so genau denkt ihr nämlich. Oh, unsere Ideen kommen irgendwie nicht an. Und niemand ist bereit, die mit Gewalt durchzusetzen. Dann halt per Quote. Wenn die Leute nicht glücklich sein wollen, dann zwingen wir sie dazu. Nagelt das Glück in das Volk. Wie die Grid Girls in der Formel 1. Übrigens ist das nicht irgendjemand, das ist Heike Rost, okay? Heike Rost ist Photographer, Journalist, Trainer, Portrait Reportage, Documentary, Impressum, heikerost.com/impressum. Okay, die ist scheinbar schon ziemlich groß, die hat 2.500 Follower auf Twitter. Ja? Und ihr irgendwie Banner auf Twitter ist Disrespect invites disrespect. Violence incites violence. When the powerful use their position to bully others, we all lose. Meryl Streep. Ja, super. Klasse, diskreditiert. Aber dass man halt, wenn man eine Quote einführt, die nicht von der Mehrheit mitgetragen wird, auch Leute bullied und dafür seine Macht einsetzt, das kommt der Frau Rost nicht alle diese Leute, die dann hingehen und sagen, ja, gegen Intoleranz und so, für Inklusion, sollen einfach mal auf thatsafespace.net gehen, ja, thatsafespace.net, ja, und dann sollen die sich da mal durch die Liste durchlesen und selbst wenn denen irgendwie was doof kommt, können sie es auswerten und dann mal schauen, würden die wirklich da eine Strafe für aussetzen? Würden sie wirklich und welche denn? Ja, so einfach mal zur Selbstreflexion, denn das ist wirklich eine Echokammer. Das ist echt nicht gut. Ja, ist die Seite, sagst du nochmal? Thatsafespace.net, ja. Thatsafespace.net, ja. Kulturmarxismus. Im Landesverband Sachsen sind 88% der Delegierten weiblich. Oh mein Gott, 88%. Boah, Alter. Irgendwann werden wir irgendeine Partei haben, die 14,88% der Stimmen hat. Und dann ist vorbei. Dann haben wir Deutschland durchgespielt. Ich glaube, das ist ein Code. Und außerdem, warum schreibt da jetzt 3 Ausführungszeichen wahrscheinlich, weil dann da demnächst eine Quote eingeführt wird, damit das auch paritätisch wird wahrscheinlich, denke ich mal, ne? Ja, klar. Ja. Ach, wunderschön. Da trägt so ein Kerl so einen Stuhl, okay. Und dafür sind die gut, ne? Warte, scroll mal kurz hoch, da war was, das ist ganz lustig gewesen. Schneller, besser, digital. Maurizio @dergammer stellt den DJV der Zukunft vor. Das Interesse im Publikum hält sich dem Geräuschpegel im Raum nach in Grenzen. No interest for changes. Ja, ich weiß ja nicht, was der Gammer da gesagt hat. So, das ist halt irgendwie nicht drin gewesen, aber ich fand das nur ganz lustig. So, schneller, besser, digital. Irgendwelche Begriffe raushauen. So. Ja, toll, Pressefreiheit. Gab es nur wirklich diesen einen Satz, der da gesagt wurde? Oder warum beklatschen alle nur diesen einen Satz? Ich verstehe das nicht. Wer die Axt an die Pressefreiheit anlegt, hat im deutschen Journalismusverbund nichts zu verloren. Okay. Es ist aber nicht gerade eine objektive, neutrale Berichterstattung. Ja, hier, das ist der Typ gewesen. Sprecht uns an, diskutiert mit uns. Ja, okay, das ist eine sinnvolle Position. Das ist gut. Ja. Wenn Humor unterschiedlich ist, regiert mancher dünnhäutig. Dresdens OB Dirk Hilbert verlangt mehr Respekt vor der versammelten JournalistInnen beim DJV 18. Mein Rat, miteinander reden ist besser als übereinander. Das galt schon Mitte der 90er, als ich zwischen Ost und West pendelte. Ja, auch irgendwie angemessene Position. So eine zentristische, ne? Irgendwie eine ausgewogene, eine, die sich nicht auf das Paradigma von irgendwie bist nicht für mich, bist du gegen mich einpendelt. Gut. Hat einer Flachwitz gemacht, stand da gerade? Ja, und hier haben wir auf jeden Fall wieder die Dresdner Erklärung, die sie da verabschieden sollen. Und dann bin ich mal gespannt, was da hinterher drin steht. Aber ich denke, das reicht dann auch mal von hier. Das habe ich auch diese Woche gefunden hier. Super Podium mit der Feststellung, dass mehr Diversität nicht automatisch zu einer differenzierten Berichterstattung führt. Wow. Die Strukturen sind renitent. Die Strukturen sind natürlich schuld. Tja. Die UV, was ist das? Bist du Bescheid? Medienverantwortung. Okay. Ja, wir kriegen in Deutschland oder haben wir jetzt eingeführt eine Musterfeststellungsklage, heißt das hier, aber es ist ja dasselbe wie so eine Art Sammelklage in den USA oder fast dasselbe. In Deutschland haben sie das beschränkt darauf, dass das nur Verbände machen dürfen. Was für Verbände, wonach die genau nach welchen Kriterien die da zugelassen oder nicht zugelassen werden, das habe ich noch nicht rausgefunden, ehrlich gesagt. Das wäre mir auch neu, dass das nur Verbände machen dürfen. Also es gab ja immer, das sind glaube ich, da verwechselst du zwei Sachen. Also einmal wurde ja ständig davon geredet, dass man ein Verbandsklagerecht gerne haben möchte, dass halt irgendwelche Verbände halt stellvertretend quasi klagen können, dass das zum Beispiel Greenpeace dann halt irgendwie für irgendwelche Tiere oder so irgendwen verklagen kann. Das war nicht die Idee vom Frauenrat, womit sie dann gegen Facebook vorgehen wollten, aber es war ja dann nicht mehr nötig. Ne? Ja, sowas halt auch. Aber bei diesem Ding hier, bei dieser Musterfeststellungsklage geht es ja um so Sachen, wo halt mehrere Leute, wie das hier halt auch steht, dann geschädigt sind. Sowas wie zum Beispiel jetzt mit diesem Dieselfilter, wenn dann halt viele Leute irgendwie von betroffen sind. Weil in Deutschland gibt es ja sowas nicht wie in Amerika, so ein Class-Action-Lawsuit, dass sich da mehrere Leute zusammenschließen können und dann halt ein Verfahren quasi eröffnen können. Das funktioniert halt in Deutschland nicht. Ja, das wollen sie aber eben immer noch nicht richtig zulassen, ne, dass das geht. Also dass sich die Leute einfach so locker zusammenschließen können, sondern die müssen sich dann an einen Verband wenden oder so. Nee, das mit dem Verband, das sehe ich jetzt hier nicht, sondern es gibt halt, man kann halt diese Musterfeststellung dann beantragen und die geht dann quasi dafür, dass diese ganzen Geschädigten dann halt über diese Musterfeststellung dann halt ihren Prozess sozusagen führen können. Also, ja, die Musterfeststellung macht ja der Verband. Das ist ja das, glaube ich, was gemeint ist. Aber lass uns darüber nicht irgendwie in die Haare kriegen. Ich habe das halt auch woanders gelesen. Ich denke nur, dass das irgendwie schon was Ähnliches ist, wie auch immer. Ja, das Verbandsklagerecht ist aber auf jeden Fall nochmal was anderes. Und das haben wir zum Glück noch nicht. Aber da gibt es ganz viele Sachen in die Richtung, die wir hier auch schon häufiger dabei hatten. Ja. Ja, es ging dabei um VW vor allen Dingen. Ne? Ja, jetzt aktuell. Ja, dass es auch gut wäre für irgendwie Denkmalschutz oder so. Engagierte sich da. Ja, das ist ein recht langer Bericht hier, wie sich verschiedene arabische Staaten eben in Europa einkaufen. Und auch darüber, wie in Berlin zum Beispiel eine Loft oder sowas eingerichtet wurde, damit die sich ein bisschen wohlfühlen, wenn sie hier Sachen kaufen und so. Und da steht unter anderem, dass der Scheich mal mit 10 Milliarden auf Einkaufstour gegangen ist. Also da ist Katar und Dubai und so weiter, die sind alle mit dabei, versuchen sich hier einzukaufen. Und komischerweise ist das irgendwie auch von hier aus wohl gewollt oder so. Also offensichtlich versucht man da tatsächlich das Geld anzulocken. Diese Leute mit den Talers, mit den vielen. dass sie sich hier einkaufen. Und ja, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen, muss man einen großen Vorteil erreichen. Die können eben überall hingehen und sich was einkaufen. Aber ob das dann so gewollt ist, hat irgendwie die Leute, glaube ich, auch noch keiner nachgefragt. Ne? Ich weiß nicht genau. So, das finde ich auch ein bisschen komisch, undemokratisch, glaube ich. Auf jeden Fall, das wollte ich mal gezeigt haben. Wisst ihr Bescheid, ne? Der Ebel nicht da ist. So, habt ihr mal gesehen. Was ist da immer? Da habt ihr es. Oh, Scheld. Ja, hier gab es nochmal irgendwie. Es gab ja dieses Ding im Pittsburgh, was glaube ich. Mit der Synagoge und hier in New York gab es wohl auch noch irgendwie Vandalismus an der Synagoge. Und derjenige, den sie da in Verdacht haben, das ist wohl der Herr hier auf dem Bild. Und das soll ein Anti-Hate-Crime-Beauftragter sein von der Stadt New York. Da habt ihr es. Na, das hat ja funktioniert, wa? Bock, Gärtner. Ja, gut. Die Leute haben natürlich auch so ein bisschen noch die, also eine der Möglichkeiten ist natürlich, dass das jetzt quasi so ein ich mache mir meine Hate Crime selber ist Ding ist quasi. Also sozusagen, er macht das Voll. Und dann zeigt er da drauf und sagt, hier, guck mal die Hate Crime, ich bin so wichtig. Mein Job ist quasi ganz wichtig. Also es ist unklar, ob er jetzt das wirklich gemacht hat, weil also wenn er es überhaupt gemacht hat, ob er das jetzt gemacht hat, weil er irgendwie da Vandalismus betreiben wollte oder ob er es halt gemacht hat, um halt dann irgendwie so wie Feuerwehrleute, die irgendwie ein Haus anzünden oder so. Wisst ihr, und deswegen brauchen wir eben keinen objektiven Journalismus. Ja? Wir brauchen einen Journalismus, der so viel subjektiven Kontext reinpackt, dass alles, was passiert wird, immer relativiert werden kann und super gut ist eigentlich, weil es gut gemeint. Ja. Ist ja so. Ja, aber es ist schon echt traurig, Mann. Einfach Vandalismus ist immer noch ein Ding, was Leute machen. Das ist nicht okay. Es sollte eigentlich allen klar sein, ist es nur nicht. Ja, aber wir lassen da ja auch großzügig Freiräume. Also wird Vandalismus denn wirklich verfolgt? Ich habe nicht das Gefühl. Also gerade hier bei mir, wir haben jetzt so eine neue Unterführung gebaut für viel Geld. Und irgendwie 2 Wochen, nachdem die eröffnet war, war die schon über und über mit Scheißdreck beschmiert irgendwie. Ja. Halt, ich meine, ich habe nichts gegen gutes Graffiti, aber diese ganzen Tagger und Leute, die einfach nur ihren Namen irgendwo hinschmieren oder so, das fuckt mich ab. Und ich, da wir sowas nicht verfolgen. Und dann gibt es halt eine ganz krasse Art von Vandalismus, wo in Japan halt eine ganze Insel vermisst wird. Das ist schon echt krass. Da haben halt einfach Leute eine ganze Insel mitgehen lassen. Weißt? Das wäre dann Diebstahl, wenn die haben mitgehen lassen. Aber zuerst vandaliert, ja. Im Meer von der Nordküste von Japan lag die kleine unbewohnte Insel Esanbe Hanakita Kojima. Doch nun kann sie die Küstenwache nicht mehr finden. Wo ist sie? Die Insel kann die Küstenwache nicht finden. Die Insel so, hallo Küstenwache, wo seid ihr? Wenn die Insel schon Kojima mit Nachnamen heißt. Ja, ne? Also da ist ja eigentlich klar, dass das irgendwie wahrscheinlich ein geheimes Regierungsprojekt ist und das Revolver Ocelot dahinter steckt. Kept you waiting, huh? Und zumal, wenn das in Nordjapan ist, warum habe ich dann hier ein Foto von der Bucht von Tokio? Da werden die nicht finden, bin ich mir relativ sicher. Das sieht eigentlich aus wie die Nordsee. Ist aber mit großer Wahrscheinlichkeit die Bucht von Tokio, würde ich sagen. Ja, aber es ist eine Nordküste und die gibt es nur in der Nordsee. An der Nordseeküste am plattdeutschen Strand, ja. Genau. Sind die Japaner im Wasser und selten an Land. So eine Küstenwache vermisst eine Insel, dann denke ich mir, weißt du, sitzen da Leute von der Küstenwache da, so schauen verträumt aufs Meer hinaus, ganz traurig so. Und dann haben sie ein Bild von der Insel und fahren da mit den Fingern so drüber, so, oh. Oh, Esanabe Hanakita Kojima. Oh, wo bist du nur? Ja, die paddeln da jetzt durch die Gegend und rufen immer ganz laut den Namen. Ja, genau, vielleicht meldet sie sich. Aber in einem Gebiet mit so viel Vulkanismus und so, da könnte man da vielleicht auch wissenschaftliche Faktoren hinter. Also das vielleicht einfach... Ne? Der Kulturmarxismus schuld ist, ja? Genau. Japan hat gesamtgesellschaftlich einfach sich dazu entschieden, diese Insel zu ignorieren und jetzt können sie nicht finden. Oder die Insel gab es nur im Anime und sie wollten mal nachgucken, ob es die wirklich gibt. Make Anime Islands real. Ah, schön. Tja, Tja. ne? Warum so lang heute? Das war es auch eigentlich schon. Ja, weil wir so wenige Leute sind heute. Ja. Ich meine, ich hatte auch noch ein paar Quellen gehabt, aber ich wollte sie nicht reinwerfen und Ja, dann. hast du gut Ja, gemacht. da seht ihr mal. So, mag dir nichts verliert, ja? Ja. Ja, also ich kann auf jeden Fall nochmal sagen, ich habe nochmal nachgeguckt, der Chat hatte recht, also die Scientology-Kirche ist in Deutschland keine Körperschaft des öffentlichen Rechts, zum Glück. Ich hatte ja vorhin behauptet, dass es in Berlin so gewesen wäre, aber ich glaube, in Berlin hatten sie, das hatte ich dann irgendwie verwechselt, dass sie da irgendwie ihre Zentrale irgendwie hinbauen durften oder so. Ja, und Aber das ist schon okay, Chris. Aus dem Stream heute habe ich, kann ich mitnehmen, ja, du musst kein Roboter sein. Du bist es auch nicht, okay, ist schon okay. Musst dich gar nicht entschuldigen das stimmt dafür, auf ist jeden schon Fall, okay. aber ich hatte, also das auf jeden Fall, was ich erzählt hatte mit dem State Department und so, dass sie sich da eingeschaltet hatten, dass wir hier Scientology in Deutschland auch in Ordnung finden, so und die nicht illegal machen oder so, das ist auf jeden Fall richtig. Also, das ist ein paar Jahre lang so gelaufen. Also auch öffentlich. Das ist kein Geheimnis. Ja. Und dann nochmal zu diesem einen Punkt vom Migrationspakt, das kam auch im Chat auf, mit, dass angeblich dann die Leute dann alle Anrecht auf Sozialleistungen haben und so. Das steht da so nicht drin. Also was da halt drin steht, ist so ein allgemeiner Passus. Irgendwie, man solle sicherstellen, dass halt die Migranten dann nicht benachteiligt werden, gegenüber den anderen Leuten halt bei irgendwelchen Leistungen vom Staat. Aber ja, es kann natürlich alles Mögliche bedeuten, nicht benachteiligt. Also, das Irgendjemand hat meine. behauptet, da würde auch drinstehen, dass Wirtschaftsflüchtlinge dann zu richtigen Flüchtlingen anerkannt werden. Nee, nicht wirklich. Also, wie gesagt, das ist halt, Ja, glaube ich auch nicht, auch wo nicht. die Also. Leute das rauslesen, ist dieses Ding mit der irregulären und regulären Migration. Da steht halt irgendwie schon drin, dass man die irreguläre Migration irgendwie, dass das irgendwie. Ja, da irgendwie einen Weg geben soll, irgendwie aus dem Irregulären was Reguläres zu machen oder so. Aber es ist halt auch wieder die Frage, ob jetzt dieses Irreguläre wirklich dann eine Bezeichnung für illegal ist. Oder keine Ahnung. Also ja, das ist halt eben das Ding. Diese ganzen Sachen, man kann das halt nicht so als Tatsache darstellen. Ist halt das Ding. Und wenn man es nicht als Tatsache darstellen kann, dann ist man da auch nicht dran gebunden an irgendwelche schwammigen Formulierungen oder so. Es mag ja gut sein, dass die Leute dann irgendwie, irgendwelche Grünen dann das probieren würden, das da draus zu lesen oder so. Will ich ja nicht verneinen, aber ja, es ist halt auch wieder, wenn ich diesen Vergleich ziehe zu Istanbul-Konvention, da stand halt ganz klar drin, was sie da irgendwie haben wollen, dass halt sämtliche Finanzierungen von irgendwelchen NGOs halt irgendwie sichergestellt werden müssen und solche Sachen. Das Ja, ist man sollte halt. davon ausgehen, dass die eine oder andere Fake-Meldung in der Beziehung sicher noch kommt, was diesen Pakt da angeht. Von daher Ja, muss man also es ich vielleicht selber verstehe halt lesen schon, wo müssen. diese Sachen halt herkommen, weil ich das Ding ja diese Woche nochmal gelesen habe, aber es steht da halt eben nicht drin, jeder, der hier irgendwie ankommt, hat irgendwie ein Recht darauf, irgendwie Sozialleistungen sofort zu bekommen oder so. Das steht da einfach nicht drin. Okay. Ja, hätte ich auch nicht angenommen. Na gut. Na gut, das Ja, war. ey, das habe ich ja gerade verpasst jetzt mit der Insel. Wie ist denn die hinuntergegangen? Sag doch nochmal ganz kurz. Ja, das wissen sie ja nicht, deswegen Also sind sie ja Mist. so verwirrt. Scheiße, okay. Die Japaner. Ja, Aufgeregt, der das war auch Mimir. verwirrend. Muss man auch sagen, das ist verwirrend. So eine Insel fehlt. Ja, geht in den Wald und verliert auch eure Insel nicht. Genau, lass euch nicht gendern. Und habt eine schöne Woche und wir geloben, wieder länger zu werden. Sobald. Jo, vielleicht kommt ja dann Don Alfonso mal mit seinem neuen Gizmo Genau, komm vorbei. vorbei, Don. Ja, warte, war das jetzt gerade alles live? Wir sind live. Oh, hi. Live in der Live. Ja, wir Ja. haben gar nicht angefangen, das war nur der Ja, Probestream das war der übrigens. Probestream vor dem Stream, ja, genau. Ja, Leute, jetzt Richtig, können wir den auflegen. richtigen fangen wir erst an, wenn du weg bist. Genau, ja. Ja, Leute. Ja, lasst euch nicht gendern, geht in den Wald. Ja, Abel wird vermisst. Wieder mit dem Kulturmarxismus, genau. Zensur ist niemals gut, okay? Zensur ist keine Meinung. Verbieten, verboten. Verbieten, verboten. Verbieten, verboten. Verbieten, verboten. Verbieten, verboten.